Halleluja. Und wenn du ein Schöppchen von dem abkriegst, wenn du, während du in der Herrlichkeit unterwegs bist, zwischendurch vielleicht aus Versehen in diesem Weinhaus vorbeikommst im Himmel, dann kann es schon mal passieren, dass du ein bisschen... Einfach, dass es ein bisschen dummelig wird. Aber das ist nicht weiter schlimm. Es macht nur süchtig, okay? Es macht nur süchtig. Aber süchtig nach einem Wein, der deinen Körper nicht schädigt. Im Gegensatz zum natürlichen Wein, wenn du zu viel davon trinkst. Ja, der himmlische Wein, da können wir tatsächlich nicht genug trinken. Das ist ein Raum im Haus des Vaters, das himmlische Weinhaus. Ich habe mal gesehen in einem Gottesdienst, wie tatsächlich die Engel, ich habe mehrere Engel gesehen, wie sie so Weinfässer reingerollt haben. Es war ein sehr fröhlicher Gottesdienst, kann ich dir sagen. Weil, ich sag dir was, relativ nah neben dem himmlischen Weinhaus ist der Raum der Freude. Amen. Der himmlischen Freude. Das heißt im Psalm 16, Vers 11, heißt es, vor seinem Angesicht ist was? Freude in Fülle. Manchmal könntest du den Eindruck gewinnen, wenn manche Christen aus dem Gottesdienst nach Hause kommen, könnte man den Eindruck gewinnen, dass da steht, in meinem Haus ist Ernst und Bedrücktheit in Fülle. Aber das steht da nicht, Amen. Sondern wenn du aus seinem Haus kommst, da ist Freude in Fülle. Halleluja. Und Gott hat nicht umsonst gesagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Deine Stärke. Meine Stärke. Sag zu deinem Nachbarn, deine Stärke. Sag zu deinem anderen Nachbarn, wenn du sie nicht nimmst, ich nehme sie mir. Sag zu deinem Nachbarn, alles, was du nicht trinkst im Weinhaus Gottes, das nehme ich mir. Also, es ist wichtig, dass du nichts stehen lässt. Weil sonst, wenn du was stehen lässt, weißt du, am Ende vom Gottesdienst gehe ich nochmal durch den ganzen Raum und ich hole mir alles, was du nicht abgeholt hast, okay? Halleluja. Weil da ist so viel mehr in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Und wenn wir, und das hatte ich heute Morgen noch nicht erwähnt, aber es ist tatsächlich so, wenn du über einen Raum im Himmel sprichst, insbesondere wenn du selber schon mal da warst in diesem Raum, wenn du über einen Raum im Himmel sprichst, im Glauben, dann setzt sich dieser Raum frei. Wenn du mal in einem Raum im Himmel warst, ist es relativ leicht, da wieder hin zurückzugehen. Du musst nur einfach drüber reden. Wie viele von euch wollen öfter in den Raum der Freude reingehen? Ich glaube, das tut uns gut, gerade hier in Deutschland. Amen. Halleluja. Immer wieder, es ist interessant, immer wieder, wenn wir Gastsprecher aus dem Ausland haben, dann stelle ich immer wieder fest, dass die Deutschen so einen komischen Ruf im Ausland haben. Oh, hast du ja auch schon gehört, gell? Und dieser Ruf ist irgendwie, dass sie keine Freude haben und dass sie immer ernst sind und immer verbissen sind und Stier und was weiß ich was. Ich weiß noch, speziell eine Frau Gottes, die wir vor einigen Jahren bei uns hatten, die hat sich nicht mehr eingekriegt, als sie zu uns kam, das allererste Mal hat sie gesagt, alle Leute haben mir gesagt, sie ist das erste Mal in Deutschland gewesen, alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, oh, bei den Deutschen, da musst du dich wappnen, da gibt es keine Reaktion im Gottesdienst, alle sitzen nur stoisch da und Freude kennen sie nicht und so weiter. Und die kam zu uns in die Konferenz oder Gottesdienst, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube, wir haben ein paar Gottesdienste damals gemacht mit ihr und dann kam sie schon in den Vorbereitungsraum, wo wir gebetet haben mit dem Lobpreisteam. Und es war so erfüllt mit Freude und sie hat um sich geschaut. Sie hat es nicht geglaubt. Sie hat gesagt, was? Hat dann gefragt, seid ihr alle Deutsche? Das hat sie sogar dann noch in der Predigt erwähnt. Hat sie gesagt, ich habe noch kaum je in meinem Leben so freudige Leute gesehen wie hier bei euch. Und das in Deutschland. Das muss ich überall erzählen, wenn ich wieder nach Hause kam. Komm, Halleluja. Preist den Herrn, weißt du? Es geht nicht um deutsche Kultur, es geht nicht um englische Kultur oder um, keine Ahnung, italienische Kultur oder spanische Kultur, sondern es geht um Himmelskultur. Amen. Und die Kultur des Himmels ist eine Kultur der Freude. Halleluja. Und weißt du, ich will nicht, wenn ich eines Tages in den Himmel komme, einen Kulturschock bekommen. Weißt du, boah, was ist das hier? Alles unbekannt. Weißt du, als ich war mal vor vielen Jahren, war ich ein halbes Jahr in China. Ich habe dort Deutsch unterrichtet an der Uni und da war ich noch Anfang 20. Und da war ich ein halbes Jahr in China und ich kam dahin und es war am Anfang wirklich ein Kulturschock für mich. Weil alles war anders, weißt du. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Alles roch anders, alles schmeckte anders. Die Temperatur in meinem Zimmer war anders. Es war Winter und sie hatten keine Heizung. Ja, es war alles anders. Es war einfach alles anders. Aber weißt du, ich habe den Verdacht, manche Christen, jetzt nicht du hoffentlich, aber manche Christen, wenn sie in den Himmel kommen, denen wird es ähnlich gehen. Sie werden sagen, wow, hier ist ja alles anders, als ich immer dachte. So eine Freude, da, wow, da pulsiert's. Und vor dem Thron, boah, Kraft und Blitze und Donner und Power. Manche dachten, oh, im Himmel, da ist so wie in irgendeiner leerstehenden Kirche, wo du, wenn du reingehst, dann schon, Gott schläft gerade. Psst, weck ihn nicht auf. Was ist das? Ja, es gibt Räume der Ruhe im Himmel. Amen, die gibt's. Halleluja. Aber ich sag, und die sind auch gut, ja. Aber ich sagte, es gibt auch Räume der Freude im Himmel und Räume der Kraft und Räume, wo es blitzt und donnert und Räume, wo Kraftentladungen sind und wo Räume, wo du sagst, wenn du da reingehst, wo du irgendwann mal sagst, Herr, hör auf, es wird zu stark. Weißt du, du hast als Christ oder du bist, ich sag so, du bist als Christ nicht dazu bestimmt, irgendeinen Mangel an irgendeiner Kraftwirkung zu haben. Gott hat mal vor vielen Jahren zu mir gesprochen, hat gesagt, Georg, du hast jederzeit freien Zugang zu jeder Kraftwirkung, die im Himmel ist. Und ich dachte damals, boah, Gott, ist aber eine Ehre, dass du das zu mir sagst. Ist ja der Hammer. War ich besonders brav oder was war? Habe ich mich besonders bewährt oder findest du mich besonders toll? Und dann habe ich festgestellt, das ist eigentlich das, ist, was in der Bibel steht, was für jeden von uns ist. Amen. Halleluja. Das heißt, kommt mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Amen. Zur rechtzeitigen Hilfe. Das heißt, da ist alles, was du brauchst, jederzeit zugänglich für dich. Und wenn du einen Tag hast, an dem du so richtig alles um dich herum will dich so richtig depressiv und niedergedrückt machen, weißt du, dann empfehle ich dir, dann geh in den Raum der Freude. Amen. Ganz bewusst. Weißt du, manchmal musst du bewusst in den Raum gehen, der genau das Gegenteil von dem ist, was du gerade um dich herum empfindest. Weil du willst ja die Atmosphäre verändern. Amen. Als Christen sind wir Atmosphärenveränderer. Wenn wir irgendwo hinkommen, dann kann die Atmosphäre nicht genauso betröppelt, genauso ängstlich, genauso bedrückt, genauso, was weiß ich, voller Streit und Zoff und was weiß ich was sein, wie sie vorher war. Weil wir zapfen die Kräfte der zukünftigen Welt an. Hebräerbrief steht es. Paulus sagt, wir haben die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Die himmlischen Räume sind Kräfte der zukünftigen Welt. In den himmlischen Räumen sind Kräfte der zukünftigen Welt. Und die Freude ist definitiv eine Kraft der zukünftigen Welt. Also wenn dich mal irgendjemand kritisiert und sagt, warum bist du so voller Freude? Dann sagst du einfach, mir gehört die Zukunft. Amen. Bin ein Himmelsbürger. Du wirst es auch noch lernen, spätestens wenn du in den Himmel kommst. Musst du es lernen, musst du dich anpassen. Weißt du? Man muss sich an die Kultur anpassen, es ist so. Kannst du nicht leben. Als ich nach China kam, mit der Zeit, ich musste mich anpassen, verstehst du? Du musst bestimmte Dinge auf bestimmte Art und Weise tun, du musst Sachen lernen. In China, ich musste einige Sachen lernen, die du nie für möglich gehalten hättest, dass man die so machen kann, wie die da machen. Ja, ich weiß noch, wie es einmal hatte ich Besuch wie hieß diese Stelle, Ausländer, Gäste, Stelle von der Universität, die kamen zu mir zu Besuch, um mich zu begrüßen und dann wollte ich natürlich höflich sein, habe ich ihnen Tee eingeschenkt, ja, wie man das so macht in China mit den grünen Teeblättern, habe ihn eingeschenkt und so weiter, haben sie Tee getrunken und dann hatten sie irgendwann mal leer getrunken und dann habe ich gesagt, möchten Sie noch mal Tee? Dann habe ich gesagt, nee, danke, habe ich gesagt, okay, alles klar, habe die Kanne weggestellt und sie fingen an zu lachen. Und ich dachte, hä, warum lachen die jetzt? Na, sagten sie so zu mir, oh, Sie müssen noch einiges lernen über chinesische Kultur. Weil in China, wenn du sagst, ich will nichts mehr, dann heißt es so viel wie schenk ruhig nach. Ja, es ist so. Du kannst in China nicht deinem Gast einfach keinen Tee nachschenken, wenn er leer hat. Das geht nicht. Du fragst natürlich aus Höflichkeit, aber egal, was er sagt, du schenkst immer nach. Und selbst wenn er nichts trinkt mehr, du schenkst trotzdem nach. Das ist einfach so. Musst dich lernen. Ich meine, ich als Schwabe, weißt du, so eine Verschwendung. Jemand Tee einschenken, der gar keinen mehr will, das geht ja gar nicht. Das ist eine andere Kultur. Musste ich lernen. Musste lernen, dass Chinesen viel lachen, aber während sie lachen, oft nicht das meinen, was ihr Gesicht ausdrückt. Das war ja das andere Lernen. Das war auch interessant. Ich hatte zwei Kurse damals, die ich unterrichtet hatte in Deutsch, beziehungsweise ich hatte zuerst einen Kurs, aber dann habe ich gemerkt, einige, die sind so am Anfang, die kann ich nicht mit den anderen zusammentun im Deutschen, die waren viel schlechter als die anderen. Also habe ich gesagt, wir machen zwei Kurse, einen fortgeschrittenen und einen Anfängerkurs. Und dann habe ich einfach nach dem, wie ich empfunden habe, dass sie drauf sind, also wie gut sie sind, habe ich sie eingeteilt und gesagt, ihr da und ihr da. Der Punkt war, das waren alles Unilehrer, die ich da unterrichtet habe. Also das heißt, ich war viel jünger als die alle. Ja. Ich glaube, die jüngste Schülerin war, glaube ich, 4 oder 5 Jahre älter als ich. Und ich habe die halt so munter eingeteilt, waren teilweise Professoren und so weiter. Und habe gesagt, okay, du kommst ins Fortgeschrittene, du kommst in den Anfängerkurs. Und ja, das war sicherlich aus sprachlicher Sicht richtig, aber... Aber zum Beispiel ein Professor hat damals sehr Anstoß genommen, das weiß ich noch. Ich habe das nicht mitgekriegt, der hat mich immer angelacht. Ja? Und eines Tages habe ich ihn getroffen, das weiß ich noch, bei der Post, glaube ich, war das. Oder so eine Art Post, was man also Post nennt. Jedenfalls habe ich ihn da getroffen, auf dem Unigelände. Und habe ihn so begrüßt und dann hat er mich so angestrahlt und angelächelt und hat gesagt, ah, ich habe gehört, Sie gehen bald wieder zurück nach Deutschland. Und dann habe ich gedacht, komisch, ich war gerade erst 6 Wochen da. Habe ich gesagt, das kann nicht sein, habe ich gesagt. Nee, ich bleibe schon noch ein paar Monate. Ich hatte ursprünglich sogar vor, ein Jahr zu bleiben, von dem her. Ich bleib schon noch ein paar Monate. Ja, nein, ich habe gehört, Sie gehen wieder zurück nach Deutschland. Ah. Ich habe gedacht, komisch, was will der von mir? Und dann habe ich dem Professor, der mich damals eingeladen hatte, das Ganze lief über meinen Vater, der an der Uni in Stuttgart unterrichtet hat, und der chinesische Professor dort, der mich eingeladen hatte, bei dem war ich zum Mittagessen, und dann habe ich den gefragt und gesagt, es war komisch heute, der Professor sowieso da, der hat mich da angesprochen und gesagt, ich würde bald wieder nach Deutschland zurückgehen, und hat so gelacht, und der wirkte so freundlich, und ich dachte, der meint's gut mit mir. Und dann habe ich ihn gefragt, woher weiß der das, oder was ist das? Und dann hat er gesagt, passen Sie auf bei diesem Mann, hat er gesagt. Dieser Mann ist gegen Sie, weil Sie haben ihn zu den Anfängern eingeteilt. Und das hat er Ihnen nicht verziehen. Und da habe ich was gelernt über chinesische Kultur. Da habe ich gelernt, traue niemals einem breiten Lächeln. Das heißt nicht unbedingt das, was es ausdrückt. Natürlich ist es anders, wenn du mit chinesischen Christen zusammen bist, ist es nochmal anders. Aber die preist den Herrn. Aber da ist es ja, das musst du lernen. Aber mit der Zeit habe ich es gelernt. Verstehst du? Mit der Zeit wusste ich, okay. Ich meine, für mich war es toll. Ich habe mich mit denen auch, ich habe dann auch immer gelacht mit denen und so. Ne? Das war super. Ich dachte, wow, die sind immer gut drauf und so. War nicht immer das, wonach es aussah, aber man kann sich ja in der Sicherheit wiegen, ja, und kann sich freuen. Das sind einfach so kulturelle Unterschiede. Und der Himmel hat einfach nochmal eine andere Kultur in manchen Punkten wie die deutsche Kultur. Ich glaube, in manchen Punkten ist die deutsche Kultur durchaus eher himmelsorientiert. Also wenn zum Beispiel wenn es zum Beispiel um Exzellenz geht, ja? Wenn es zum Beispiel um Exzellenz geht, Halleluja, Shakababa, du übernimmst sie, Halleluja. Wenn es um Exzellenz geht zum Beispiel, dann ist es durchaus eine himmlische Sache, ja. Ich meine, okay, ist auch nicht mehr alles so exzellent in Deutschland, aber Exzellenz ist eine himmlische Eigenschaft. Amen. Disziplin ist auch eine himmlische Eigenschaft. Amen. Aber Freude ist auch eine himmlische Sache. Halleluja. Ich glaube, dass es im Himmel für jede Frucht des Geistes einen eigenen Raum gibt. Amen. Wow, und ich gehe ganz besonders gern, gehe ich so in diesen Raum der Geduld. Also den liebe ich. Amen. Der Raum der Geduld. Halleluja. Da, weißt du, da bete ich dann immer so, da strecke ich mich dann aus und sage, Herr, bitte gib mir Geduld, aber mach schnell. Okay? Aber es ist eine Wirksamkeit. Geduld ist tatsächlich eine Wirksamkeit. Und manchmal kannst du noch mehr davon gebrauchen. Ein bisschen Freude dazu hilft auch noch, so eine Prise Freude zur Geduld, weil das hilft. Weißt du, wenn du in Situationen bist, was weiß ich, zum Beispiel am Flughafen, da hat man manchmal so Situationen, es geht einfach nicht weiter. Einmal, da sind wir, ich glaube, da sind wir nach Hamburg geflogen, das war so eine interessante Situation, da alles Mögliche hat nicht funktioniert, zuerst haben sie uns nicht ins Flugzeug gebracht, dann saßen wir im Flugzeug und dachten, wow, super, jetzt starten wir, Halleluja. Dann sind wir gerollt zum Startpunkt. Und dann dachten wir, so, jetzt geht's los. Und dann sagt der Pilot, oh, das tut mir leid, wir müssen wieder zurück zum Hangar fahren. Meine Bremse ist zu heiß geworden auf dem Weg zum Rollfeld. Es war so abschüssig und deswegen muss jetzt leider die Bremse nochmal gekühlt werden. Ich habe noch nie so eine absurde Begründung gehört. Ich meine, der erste Gedanke, den mein Nachbar, glaube ich, hatte, war... Fliegt die Eurowings zum ersten Mal am Flughafen Stuttgart? So, verstehst du? Aber in so Situationen, weißt du, da musst du dich entscheiden, was Himmlisches anzuzapfen. Amen. Und Freude hilft, verstehst du? Dann lachst du und sagst, wow, ist ja der Hammer, jetzt haben wir wieder einen neuen Grund, warum wir verspätet abfliegen. Das hat man noch nie, wegen heißer Bremse. Wow. Was Neues im Repertoire. Super. Amen. Musst du anzapfen, verstehst du? Ich habe dann mit meinem Nachbarn ein bisschen Witze gemacht. Das hilft, ja, da kommst du gut ins Gespräch. Ich hatte dann ein super Gespräch mit meinem Nachbarn den ganzen Flug. Der war noch nicht gläubig, aber ich habe ihm das volle Evangelium verkündet. Ich sag's dir. Halleluja. Ich hatte ja genug Zeit, ne? Bis sie die Bremse gekühlt hatten und es wieder losging. Ich war alleine 3/4 Stunde rum. Also, es lohnt sich, dir bewusst zu machen, dass es da eine Dimension über diese irdischen Dimension gibt, die du anzapfen kannst, gerade dann, wenn du es so dringend brauchst hier auf der Erde und wenn alles sich scheinbar entgegengesetzt anfühlt. Amen? Das ist wichtig. Also manche Dinge erledigen sich durch die Freude im Herrn von selber. Erledigen sie. Ich weiß nicht, wie von euch die Astrid bei uns kennen in Stuttgart. Die Astrid, die bei uns angestellt ist, ist für, zum Beispiel unter anderem für die Organisation unserer Glory Life Schule zuständig. Und die Astrid, die hat, seitdem sie gläubig ist, hat sie einfach eine Salbung für die Freude im Herrn. Also wenn die, ich sag mal so, man muss so sagen, wenn die Salbung der Freude des Herrn sie trifft, dann ist es sehr deutlich. Dann merkt es jeder. Ja, dann merkt es jeder. Ja. Und manchmal trifft sie die Salbung auch während dem Predigen. Und ich weiß noch, das ist schon viele Jahre her, da habe ich mit jemandem zusammen einfach eine Predigt von Astrid gehört. Und die Person hatte Krebs im Endstadium zu diesem Zeitpunkt. Und Astrid hat gepredigt und sie hat einfach in dieser unnachahmlichen Freiheit, einfach in der Freude im Herrn, hat sie wirklich diese Salbung abbekommen und puh, so richtig. Also ich kann es nicht nachmachen, ja, das versuche ich jetzt auch gar nicht, sonst wird es komisch. Aber auf jeden Fall einfach diese Freude hat sich freigesetzt, während sie gepredigt hat. Und dann sagt die Person zu mir und sagt, ich glaube, wenn ich nur einmal so lachen könnte wie sie, dann wäre ich geheilt. War interessant. Und ich habe Zeugnis von Leuten bekommen, die tatsächlich, die einfach auf einmal, ich weiß nicht mehr, was hatte sie genau, ich glaube, war es Diabetes oder irgendwas, ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern, aber irgendeine unheilbare Krankheit jedenfalls. Und sie hat nur eine Botschaft von uns gehört über die Freude im Herrn oder die Freude im Herrn kam irgendwie vor, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, beim Autofahren hat sie so die Freude Gottes getroffen, sie hat gelacht. Und als sie das nächste Mal zum Arzt gegangen ist, war sie komplett gesund. Amen. Also, ich will dir nur damit sagen, es ist eine geistliche Kraft. Weißt du, es ist nicht nur einfach, jemand hat einen guten Witz erzählt und deswegen lache ich jetzt, verstehst du? Ich meine, ich kann dir auch gute Witze erzählen, so ist es nicht, ja? Halleluja. Amen. Kennst du den Witz über die Selbstmitleidsparty? Die passt jetzt gut in diesen Raum rein. Amen. Von dem Teenager-Mädchen, das zu Hause sitzt und sich beschwert hat, die Eltern da, der jüngere Bruder da, hat mit seinen Teilen gespielt nebenher und sie hat sich gesagt, also jetzt, meine Güte, jetzt habe ich wirklich allen Grund, mal so richtig meinen Frust rauszulassen und zu jammern. Und sie hat gesagt, und keiner mag mich und alle finden mich blöd und alle sind gegen mich und ich bin überhaupt die Unbeliebteste und die Hässlichste und alle Menschen auf der Welt sind gegen mich. Und so hat sie vor sich hingejammert und geschimpft. Kennst du das so? Man nennt es Selbstmitleidsparty. Ja. Nur die Stimmung ist nicht so gut. Ja. Okay? Und dann hat sie diese Selbstmitleidsparty gemacht und dann plötzlich unterbricht sie ihr kleiner Bruder und sagt zu ihr, das stimmt doch gar nicht, was du da sagst, dass alle gegen dich sind und dass dich alle blöd finden. Die kennen dich doch gar nicht alle. Also, so kannst du ermutigt werden, ne? Durch deine Geschwister. Halleluja. Es ist ja immer wichtig, dass wir uns ermutigen, auch als Geschwister im Herrn, ne? Dass wir immer das richtige Wort parat haben und so. Ja, Halleluja. Das setzt auch frei. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Im Haus seines Vaters, hat Jesus gesagt, sind viele Räume. Amen. Er hat den Zugang freigemacht. Durch sein Blut hat er den Weg freigemacht. Und du hast jederzeit, sagt er dir jetzt, was er mir gesagt hat, sage ich dir jetzt, du hast jederzeit freien Zugang in jeden Raum und damit in jede Wirksamkeit im Himmel, die du brauchst durch Jesus Christus. Amen. Halleluja. Was ist jetzt daran lustig? Es ist so. Es ist so. Weißt du, ich erinnere mich dran, das ist schon einige Jahre her, da sind wir tatsächlich als Glory Life Bewegung jeden Monat, oder sagen wir so, jeden Monat über ein halbes Jahr lang haben wir jeden Monat einen neuen Raum in der Herrlichkeit entdeckt. Neuer Raum hat sich freigesetzt, inklusive Offenbarung und Wirksamkeit. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, jeder Raum hat eine Offenbarung und jeder Raum hat eine Wirksamkeit. Und ich weiß noch, es begann in einem Monat September und der erste Raum, den Gott uns damals zum allerersten Mal, völlig neu, das ist schon über 10 Jahre her, uns damals zum ersten Mal geöffnet hat, war der Raum der übernatürlichen Metallauflösung. Amen. Davon hatten wir es heute Morgen schon gehabt auch. Und wir haben von Manuela, da ist sie, genau, Manuela, haben wir hier ein Zeugnis, zum Beispiel ganz aktuell, ich nehme immer am liebsten ganz aktuelle Zeugnisse. Damals war so, das Erste, was passiert ist, war eine Frau, die hatte eine Metallplatte in ihrem Handgelenk einoperiert, die man tasten konnte direkt unter dem Handgelenk und sie konnte ihre Hand nur so machen, sie konnte nicht so machen, diese Bewegung ging überhaupt nicht. Und in einer Sekunde hat sie die Metallplatte nicht mehr fühlen können, nicht mehr tasten können und ihr Handgelenk war vollkommen frei. Amen. Und bei Manuela war es eigentlich fast noch ein größeres Metallteil, gell? Oder? Ja, pass mal auf, erzähl mal ganz kurz, was passiert ist, weil das ist jetzt gerade ganz frisch und sie hat es bei der Konferenz in Stuttgart erzählt, jetzt vor 2 Wochen und deswegen für die Hamburger, die müssen es auch noch kurz hören, Halleluja, weil das ist im letzten November passiert, das ist direkt aus diesem Raum der Metallauflösung, Halleluja, Amen. Ja. Was war bei dir das Problem gewesen, was war dir passiert? Mir, also ich hatte einen schlimmen Sturz bei Schnee und Eis 2010. Mhm. Und dann wurdest du operiert? Und dann hatte ich eine Not-OP, richtig, und... Kleid dich ruhig mal so, dann können Sie sich besser sehen, genau. Mhm. Das Ellenbogengelenk war alles kaputt in Splitter. Ja. Der Chirurg meinte, er musste das wie Glassplitter wieder zusammenkleben und dann haben die mir eine richtige Schiene in den Oberarm hier reingesetzt. Ja, eine Metallschiene. Eine Metallschiene mit, ja. also echt länger, ne? So, ja. Nicht nur so ein kurzes Stück, sondern so eine richtige Schiene. Ja. Und die konntest du dann auch tasten unter dem Oberarm? Genau, die konnte ich hier. Hier konnte ich die Tasten abtasten. Ja, genau. Konnte ich das Metall spüren. Genau. Und außerdem hat es aber bewirkt, es hat zwar bewirkt, dass die Splitter zusammengehalten wurden, aber du hattest trotzdem immer noch Probleme mit dem Arm dann, seit 2010. Ne? Ja, also ich konnte nicht schwer belasten. Bei Belastung kamen Schmerzen. Sonst war ich dankbar, dass ich sonst damit leben konnte, aber es war trotzdem eingeschränkt. Also du konntest zum Beispiel den Arm nicht heben, ne? Genau, das ging nach dem Gebet viel höher, viel gerader. Ja, das ging vorher nicht nach genau. unten, genau. Nicht ganz nach oben. Und genau. du konntest auch deinen Ellbogen nicht aufstützen. Ja? Genau, ich habe den Ellbogen nie am Tisch oder irgendwo aufgestützt, weil das dann gegen das Metall, weil es dann anfing, einfach weh zu tun. Also weil das gegen das Fleisch praktisch gedrückt genau, hat, das Metall. Genau. Gut, und dann warst du im November bei der Konferenz und da sind ja mehrere Zeugnisse gewesen, auch von Leuten, da habe ich genau in diesem Raum operiert und mehrere Leute haben dann Zeugnis gegeben, auch von Metalldingen, die passiert sind bei ihnen. Und du hast ja auch gleich Zeugnis gegeben. Aber jetzt hast du ein paar Monate später nochmal Zeugnis gegeben, weil das ist auch immer gut, weißt du, wenn man es ein paar Monate später auch nochmal verifizieren kann. Und jetzt sag, was ist passiert? Was hat sich verändert? Ja, also gleich nach dem Gebet mit Pastor Georg und auch der Beterin, direkt mit Handauflegung, konnte ich eben, wie gesagt, den ganz nach oben strecken, ganz gerade, was vorher nicht möglich war. Mhm. Ich kann jetzt Einkaufstaschen schwer tragen, ohne dass Schmerzen kommen. Also es kommen keine Schmerzen mehr. Und ich kann das richtig schön abstützen. Ich habe das gestern Abend genossen, mich auf den Tisch abzustützen. Wow. Muss man nicht immer machen, aber ne, ja. das ist einfach, ja. einfach angenehm. Da ja. ist eine neue Freiheit. Ne? Amen. Wenn man das sonst nie Halleluja. Machen mochte. Ne? Halleluja. Weil das dann wieder. Ja, und das Metallteil? Spielen, also Federball, das ging auch wieder. Also das war genau das. Ja, also durch das Tragen habe ich es ja schon gemerkt, kann ich belasten. Ja. Also, okay, und das Metallteil? Ja, das ist nicht mehr spürbar. Das ist nicht mehr spürbar. Echt nicht mehr. Ich finde es nicht wieder. Und Halleluja. Wir suchen es auch nicht mehr irgendwo. Ne? Wir wollen es nicht wieder haben. Ne? Und ich konnte das ja auch beim Abstützen, konnte ich ja das immer spüren, wie das gegen das Fleisch gedrückt hat und das konnte ich dann nicht machen. Ja, und das ist jetzt weg. Und das ist einfach nicht da. Amen. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Darfst du wieder hinsetzen. Geben wir Jesus die Ehre. Das ist der Raum der übernatürlichen Metallauflösung. Ich habe gerade jetzt vor 2-3 Tagen, wir sind gerade da sehr stark oder irgendwie anscheinend unterwegs, weil ich habe mehrere Zeugnisse bekommen, auch teilweise vom letzten oder vorletzten Sonntag bei uns in Stuttgart, wo auch Leute mit Metall Dinge erlebt haben. Ich will es jetzt nicht alles vorlesen, ich habe das eine Zeugnis gehört, aber es ist tatsächlich gerade wieder sehr stark irgendwie was unterwegs in diese Richtung Metallauflösung. Ja? Das war damals der September. Im Oktober hat dann Gott plötzlich diesen Raum geöffnet damals des übernatürlichen Gewichtsverlustes. Wer kann das brauchen? Ach ja, ich muss nur dazu sagen, was ist die Offenbarung zu diesem Raum der Metallauflösung? Ganz einfach. Gott ist der Kreator. Amen. Gott hat am Anfang gesprochen und es wurde. Er spricht das Nichtseiende ins Dasein. Deswegen kann er Knochen in Existenz rufen, die vorher nicht da waren. Deswegen kann er Dinge umkreieren in einen anderen Zustand. Er kann Metall in Knochensubstanz verwandeln. Er kann Dinge zur Auflösung bringen. Er spricht und es steht da. Und die Offenbarung dahinter ist, derselbe Gott, der hat sich in Jesus Christus offenbart, wurde Fleisch, wurde Mensch und der lebt in dir. Amen. Das heißt, wie setzt du den Kreator frei um dich herum, indem auch du sprichst, so wie Gott gesprochen hat. Amen. Diese Art von Wundern erlebst du nicht, indem du sagst, oh Herr, bitte tu was in dieser Situation. Heil meine arme Schwester und du siehst das Metall, du kannst alles, mach irgendwas. Verstehst? Das sind nicht die Gebete, die das bewirken, sondern du musst die Position des Kreators einnehmen, der in dir lebt. Du musst sprechen an seiner Stelle und sagen, in Jesu Namen befehle ich ein neues Gelenk oder ich befehle, dass dieses Metall sich jetzt in eine Substanz verwandelt, sodass es kein Problem mehr macht. Ja? Du nimmst diese Offenbarung des Kreators, der in dir lebt. Amen. Gott hat nicht aufgehört zu kreieren, verstehst du? Das ist manchmal eine falsche Annahme. Wir denken, ja, er hat damals kreiert, die 7 oder 6 Tage, hat er kreiert und dann war es das. Nein, er kreiert immer noch. Er kreiert, rekreiert, er bringt zur Auflösung. Er ist immer noch kreativ. Amen. Halleluja. Gott ist der Kreator und er lebt in dir. Amen. Okay, übernatürliche Fettauflösung. Was ist da die Offenbarung? Tja, ein Vorschlag wäre, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Wie wär's damit? Nein, auch das ist ein kreativer Raum in der Herrlichkeit Gottes. Aber ich habe festgestellt, es ist ein spezieller Raum. Jetzt bei der letzten Konferenz sind wir da wieder stark reingegangen. Der Joshua hat den Raum sehr stark genommen wieder, sodass wir wieder stark reingegangen sind. Damals, im Laufe der Jahre, hatten wir so viele Fettauflösungswunder. Das Höchste, was wir mal hatten, waren 21 Kilo, die jemand verloren hat. Jetzt bei der letzten Konferenz war es so, dass einige Personen sofort 5 Kilo verloren haben. Eine Person hatte sogar... die hat mir das Zeugnis geschickt aus der Schweiz, die hatte ein Schilddrüsenproblem, ich glaube eine Überfunktion war es, oder was, auf jeden Fall seit Jahren musste sie Medikamente nehmen, und zwar hatte sie das seit der Geburt ihrer Tochter und dadurch hatte sie stark an Gewicht zugenommen. Und Gott hat sie, oder war es Unterfunktion, ja, ich bin kein Arzt. Ja, also auf jeden Fall hat sie 5,5 Kilo sofort verloren im Gottesdienst. Und am Montag ist sie zum Arzt gegangen und er hat ihre Schilddrüse gecheckt und die Schilddrüsenwerte waren vollkommen normal. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Das ist der Raum des übernatürlichen Gewichtsverlusts. Also wenn ich du wäre und es bräuchte oder wollte, dann würde ich sagen, ich ergreife es. Ich greife hinein. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, das sind Räume in den Räumen. Halleluja. Du könntest sagen, vielleicht kann man so sagen, der Raum der kreativen Wunder ist der Oberraum und dann gibt es Seitenräume und einer ist der Raum der übernatürlichen Metallauflösung und einer ist der Raum der übernatürlichen Fettauflösung. Was ich übrigens immer faszinierend finde bei Leuten, die übernatürlich Fett verlieren, und meistens sind es Frauen, habe ich festgestellt, ja, aber was mich immer begeistert ist, die Reaktion, ja. Das ist eine solche Freude, die da kommt. Und oft ist es auch damit verbunden, zum Beispiel, da hatte ich auch ein Zeugnis, genau. Oft ist es nämlich damit verbunden, dass sich ihr ganzes Essverhalten auch ändert dann. Halleluja, dass wirklich auch der Stoffwechsel sich verändert. Ja, preist den Herrn, wer von euch möchte das? Halleluja. Wo habe ich es denn jetzt? Ich sehe es gar nicht. Preist den. Oh, da habe ich auch noch was, das wollte ich euch auch noch zeigen, aus dem Raum der kreativen Wunder. Halleluja, das muss ich euch noch zeigen. Kreative Knochenwunder. Das sind zwei Röntgenbilder von einem Mitarbeiter von uns, der vor, ich weiß nicht mehr genau, waren es 3 Jahre oder wie viele Jahren? 2 oder 3 Jahren? Auf jeden Fall sowas rum, um die 3 Jahre, hat er an der Wirbelsäule sind ihm 2 Wirbel zusammengebrochen, ja. Und das sieht man hier auf dem Röntgenbild auch. Man sieht hier diese zusammengebrochenen Wirbel. Ja? Und dadurch hat er, Evelyn, du bist doch Krankenschwester, du kannst doch sowas erkennen, oder? Oder, kannst du das sehen? Schau, hier sind die normalen Wirbel und das sind die zwei, die zusammengebrochen sind. Und dadurch wäre natürlich eigentlich normalerweise, wenn die so zusammengebrochen sind, wäre die Wirbelsäule extrem instabil. Ja? Aber jetzt pass auf, was der Arzt gesehen hat, er hat dieses Röntgenbild gemacht. Und dann hat er auf das Röntgenbild geguckt und hat er gesagt, was ist denn das? Guck mal, was da ist. Das heißt, Gott hat um diese 3 Wirbel herum einen neuen Wirbel oder ein neues Knochenstück kreiert, das diese Wirbel zusammenhält. Ja, könnt ihr das sehen? Ja, sie ist krank, sie kann das sehen. Hier, das sind die normalen Wirbel, da ist nichts. Aber hier ist diese Verbindung quasi zwischen den Wirbeln. Und der Arzt hat gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Aber er hat gesagt, ihre Wirbelsäule ist stabiler als eine normale Wirbelsäule sogar. Du kannst auch sagen. Ja. Genau, das, was da außen rum geht. Ne? Das ist die andere Ansicht. Genau. Das ist nicht vorher, nachher oder so, sondern das ist einfach nachher. Genau. Aber es ist einfach dieses Wirbelding, was auch immer das ist. Der Arzt hat gesagt, ich weiß nicht, was das ist, aber ihre Wirbelsäule ist stabiler als normal. Und normalerweise wäre es so, mit so 2 zusammengebrochenen Wirbeln wäre die Wirbelsäule extrem instabil. Also das sind kreative Knochenwunder. Amen. Also Gott kann alles. Also Gott kann dir ein Stück neues Knochen machen. Halleluja. Ja, gib mal Jesus die Ehre. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Neue Zähne, das ist ein eigener Raum. Das ist ein Raum für sich bei den Zähnen. Das ist interessant. In den Raum sind wir auch reingegangen. Das war dann ein bisschen später. Der Raum der Zahnwunder, das ist auch ein besonderer Raum. Ich sage mal so, in diesem Raum ist es wichtig, dass du einfach offen bist für ungewöhnliche Wunderwerke. Weil was wir gesehen haben, ich habe es jetzt nicht dabei, die Bilder, aber was wir gesehen haben, ist, Gott hat wirklich Leuten alle möglichen Arten von neuen Zähnen einoperiert oder reingesetzt. Goldzähne. Bei einer Frau war es so, da haben wir heute noch das Foto, haben wir neulich wieder gezeigt, mal, da hat Gott hinten zwei Zähne neu kreiert, der eine Zahn Gold und der andere Silber oder Platin, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Silberfarben. Ja? Also Gold und Silber hinten an den Backenzähnen. Ja? Halleluja. In Russland zum Beispiel habe ich gehört von Leuten, die da schon gedient haben, in Russland, die Leute lieben Goldzähne. Ja? Und da macht Gott teilweise die ganze Vordergebisse, macht er komplett Gold. Das willst du hier in Deutschland gar nicht haben. Aber bei uns macht das meistens nur hier hinten irgendwo, wo du es nicht siehst. Aber wir haben tatsächlich viele Menschen, die neue Zähne bekommen. Manche haben auch weiße Zähne, Keramikzähne bekommen. Oder einmal hatte ich eine Person, die hatte komplett braune Zähne gehabt, überall. Und Gott hat ihr praktisch ein übernatürliches Bleaching gegeben. Und dann komplett weiß. Andere haben gefüllte Löcher gehabt und so weiter. Das ist ein eigener Raum tatsächlich der Zahnwunder. Also wenn du das möchtest, kannst du da mal reingreifen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Keramikzahn oder wie auch immer. Ja, also einmal hatten wir einen Mann, der hat bei uns, glaube ich, wie viel waren es insgesamt? 5 oder 7, ich weiß nicht mehr, Goldzähne hier im unteren Bereich hier bekommen. Mehrere, also auch relativ auf den Seiten. Und er ist zum Arzt gegangen, zu seinem Zahnarzt. Ja, und er hat die Zähne angeguckt. Dann ist er zu seiner Kartei gegangen. Dann ist er wieder zu den Zähnen zurückgegangen, wieder zur Kartei. Und irgendwann hat er zu ihm gesagt, also die Zähne da, die sind aber nicht von uns. Hat er gesagt, nee, die sind nicht von euch. Die sind von oben. Halleluja. Preis den Herrn. Gott kann alles. Amen. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt möchte ich dir noch von einem Raum erzählen, in den sind wir nämlich dann im November hineingegangen. Das weiß ich noch genau, also Oktober war der übernatürliche Fettverlust. November sind wir in den Raum reingegangen, und zwar den Raum der Zeitwunder. Ja, Joshua hat jetzt auch bei der letzten Konferenz wieder mal drüber gesprochen. Ja, der Raum der übernatürlichen Zeitwunder. Was ist die Offenbarung dahinter? Die Offenbarung dahinter ist die, Gott hat den Menschen am Anfang dafür gesetzt, zu herrschen über alle Werke seiner Hände, richtig? Ja, also wer es nicht glaubt, liest Psalm 8, Vers 4 bis 7 am besten. Du kannst natürlich auch 1. Mose 1, 26 lesen, da heißt es, wir sollen über die Erde herrschen, aber wenn dir das nicht reicht, weil du sagst, ja, ist ja nur die Erde, ist mir zu wenig, dann nimm Psalm 8, Vers 4, ja, wo es heißt, wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel oder auch als Gott. Eigentlich steht Elohim da im Hebräischen und Elohim wird eigentlich sonst immer mit Gott übersetzt. Hier haben es die meisten Übersetzer mit Engel übersetzt, weil ihnen das wahrscheinlich zu heiß war mit Gott. Ja. Aber es steht eigentlich, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Elohim. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Und jetzt kommt's. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Alle Werke Gottes hat Gott ursprünglich unter unsere Füße gestellt. Und jetzt kommt die Offenbarung. Die Offenbarung ist, auch die Zeit ist ein Werk Gottes. Das ist eigentlich auch sehr logisch, weil Gott musste die Zeit erst erschaffen, damit es sie überhaupt gibt. Logischerweise, weil er selber kennt keine Zeit. Er ist jenseits von Zeit. Für Gott gibt es nicht morgen und übermorgen und ach ja, oh nächste Woche, was machen wir denn da? Und ach ja, vor 3 Jahren, da war es ja so. Nein, für Gott gibt es keine Zeit. Gott ist ewig. Mit anderen Worten, er ist jenseits der Zeit. Er steht über der Zeit. Amen. Als Gott Beziehungsweise, was heißt als Gott? Gott gab es ja immer. Das können wir uns nicht vorstellen, was ist immer. Das gibt es in unserer Vorstellung gar nicht. Für Gott ist das ganz normal. Immer ist einfach seine Dimension. Er lebt in der Dimension von immer. Und in der Dimension von immer gibt es keine Zeit. Also musste er, weil er es so wollte, es war offensichtlich sein Plan, er wollte, dass diese seine Schöpfung, dieses Universum, in die Dimension der Zeit eingebettet wird. Er wollte, dass hier ein Zeitstrahl entsteht sozusagen. Und deswegen kannst du nachlesen, am vierten Schöpfungstag, das glaube ich, und das sind auch viele Ausleger derselben Meinung, ich glaube, dass er am vierten Schöpfungstag tatsächlich die Dimension der Zeit geschaffen hat, wo es nämlich heißt, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Amen. Das heißt, Gott hat Zeiten und Tage und Jahre tatsächlich erst am vierten Schöpfungstag überhaupt geschaffen. Amen. Er hat den Zeitstrahl, auf den sozusagen diese Schöpfung abläuft, wie lange auch immer das jetzt genau schon abläuft und wie lange es noch ablaufen wird, wissen wir ja nicht. Aber er hat diesen Zeitstrahl sozusagen gesetzt am vierten Schöpfungstag. Amen. Die Zeit ist definitiv, selbst wenn du sagst, nein, der Meinung bin ich nicht, du bist der Meinung, Gott hat die Zeit schon am ersten Schöpfungstag geschaffen, es spielt in dem Fall keine Rolle. Entscheidend ist, er hat sie geschaffen. Amen. Die Zeit ist eine geschaffene Dimension. So, und jetzt sagt Psalm Vers 8, Vers 7, du machst ihn, den Menschen, zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles, also alle Werke deiner Hände, hast du unter seine Füße gestellt. Das heißt, die ursprüngliche Bestimmung des Menschen war es niemals, sagen zu müssen, ich habe keine Zeit. Kannst du sehen? Ich habe keine Zeit ist kein Satz für die ursprüngliche Schöpfung Gottes. Amen. Sondern ursprünglich war der Mensch bestimmt, über die Zeit zu herrschen. Für den Menschen im Paradies war Zeit kein Thema. Er lebte nämlich ewig. Er starb ja nicht. Also er hatte keinen Mangel an Zeit. Sondern er lebte in dieser Dimension der Herrlichkeit Gottes und somit in der Dimension der Ewigkeit. Durch den Sündenfall wurde der Mensch aus Gnade, muss man sagen, weil Gott wollte nicht, dass ein Sünder ewig lebt. Deswegen hat er ihn aus dieser Dimension der Ewigkeit vertrieben. Ja? Und seither hat die Zeit Herrschaft über Menschen gewonnen. Wie viele von euch haben schon mal den Satz gehört, von irgendjemand ganz entfernt, ich habe keine Zeit? Wie viele haben das schon mal selber gesagt oder gedacht oder wie auch immer? Ja? Okay, ja. Was heißt das? Die Zeit wird nicht mehr beherrscht, sondern sie herrscht über uns. Das ist aber nicht die ursprüngliche Schöpfungsordnung. Jetzt kommt Jesus. Amen. Wozu kam Jesus? Um uns zu einer neuen Schöpfung zu machen. Und was ist mit dieser neuen Schöpfung? Diese neue Schöpfung, haben wir heute Morgen schon gelernt, ist eine Schöpfung der Herrlichkeit. Das heißt, es ist eine Schöpfung, die wieder zu Hause ist in der ursprünglichen Herrlichkeit, für die Gott den Menschen eigentlich bestimmt hatte. Und damit ist diese neue Schöpfung zu Hause in der Dimension der Herrschaft, für die Gott den Menschen ursprünglich bestimmt hatte. Amen. Deswegen kann Paulus sagen in Römer 5, Vers 17, er kann sagen, wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, und damit übrigens auch die Zeit, ja, und alles, was eben hier auf dieser Welt uns Probleme macht, über uns geherrscht hat, dann sagt er, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das heißt, die Herrschaft, die ursprüngliche Herrschaft des Menschen ist wiederhergestellt. Amen. Die neue Schöpfung ist zur Herrschaft bestimmt. Die neue Schöpfung ist dazu bestimmt, die Herrlichkeit Gottes hier auf dieser Erde zum Durchbruch zu bringen. Und damit Herrschaft über alle Werke Gottes zu demonstrieren. Jesus hat die Herrschaft des Sohnes Gottes, und wir sind alle Söhne Gottes durch ihn, er ist ja der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er hat die Herrschaft über alle Dimensionen, die Gott geschaffen hat, demonstriert, während er hier über diese Erde ging. Er hat die Herrschaft über die Materie demonstriert, durch kreative Wunder. Er hat die Herrschaft auch über die Zeit demonstriert. Er hat zum Beispiel, in einer Stelle heißt es, als er den Sturm gestillt hat, das war übrigens die Demonstration der Herrschaft über die Naturgewalten, ja, gesagt, Sturm, schweig und verstumme, Sturm, schwieg und verstummte. Und dann heißt es, in einem der Evangelien heißt es dann, nachdem er den Sturm gestillt hat, heißt es, und sogleich waren sie an Land. Amen. Sogleich waren sie an Land. Und weißt du, die waren in der Mitte des Sees Genezareth, und wer schon mal am See Genezareth war, also mit so einem kleinen Fischerboot, bist du nicht sogleich von der Mitte des Sees Genezareth am Ufer. Sogleich bedeutet, sie wurden versetzt. Amen. So wie Philippus versetzt wurde, nachdem er den Kämmerer aus Äthiopien getauft hatte. Oder so wie Elia versetzt wurde, als er vor dem Wagen Ahabs hergelaufen ist. Und so kannst du viele weitere Beispiele finden in der Bibel von Versetzungen. Versetzungen ist nichts anderes, als dass die Dimension der Zeit ausgehebelt wird. Die Dimension der Zeit spielt keine Rolle mehr. Wie ist es, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könntest? Jetzt frage an die Physiker. Ja? Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könntest, dann wärst du sozusagen außer wenn du jetzt auf ganz große Entfernung gehst im Universum, aber hier auf der Erde, wärst du an jedem Ort dieser Welt im Blinken eines Auges. In einem Bruchteil von einer Sekunde. In jedem Ort. Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit dich bewegen könntest, wärst du an jedem beliebigen Ort auf dieser Erde in Bruchteilen von Sekunden. Da macht es keinen Unterschied, ob du nach Sibirien gehst oder in die Antarktis oder nach Amerika oder von Hamburg nach, keine Ahnung, nach Harburg fährst oder so. Oder gibt es Harburg, ja? Harburg, ja, genau. Ja. Harburg, nein. Da gehen wir jetzt nicht hin. Da gehen wir jetzt nicht rein. Sonst kommen wir aus der Herrlichkeit raus. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Halleluja. Es spielt keine Rolle. Weißt du, nenn irgendeine Entfernung. Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könntest, wärst du in einer Sekunde an dieser Stelle. Zeit würde keine Rolle mehr spielen. Amen. Und genau das ist die Dimension, in die wir versetzt sind in der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, ich sage es immer wieder, ist außer Raum und Zeit. Ist jenseits der Dimension der Zeit. Und ihr Lieben, wenn wir das erfassen, hat es verschiedene Konsequenzen. Versetzung ist nur eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit, Halleluja. Aber manche wollen es unbedingt, Halleluja. Ich kann schon sehen, ja, wir haben schon viele Zeugnisse von Leuten bekommen, die übernatürlich versetzt wurden. Einmal es war jemand sogar hier aus dem Hamburger Gebiet, einmal die nach Stuttgart fuhr mit dem Auto und dann in den Stau kam und plötzlich sie ist rausgefahren und dann wieder zurück auf die Autobahn, dachte sie, oh, hat sich der Stau aufgelöst, was ist passiert? Und dann denkt sie, komisch, was ist los? Und plötzlich schaut sie auf das nächste Schild der Ausfahrt, da war sie zwei Ausfahrten weiter nach Süden versetzt worden. Amen. Einfach jenseits von da, wo der Stau war, ja. Ist praktisch, ja. Ja. Zeit spielt keine Rolle. Amen. Die Zeit verliert ihre Bedeutung. Ja, die Versetzung findet statt, wenn sozusagen, weißt du, das sagen die Physiker, es ist wie so ein Raum-Zeit-Kontinuum und das kannst du beugen. Ja? Das kannst du beugen. Durch Kraft kannst du es beugen. Ja? Und wenn es ganz gebeugt ist, dann ist es so, dass praktisch, das sind die Abstände, wie es normal in der Zeit wäre, aber wenn es gebeugt ist, dann kommt dieser Punkt zu diesem Punkt und bumm, und dann ist dann ein Punkt und dann bist du da. Verstehst du? Also so funktioniert es rein physikalisch. Ja? Okay, also so funktioniert es eigentlich nicht physikalisch. So würde es funktionieren, wenn es funktionieren würde. Weil physikalisch funktioniert es ja nicht, aber im Geist funktioniert es. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Preis den Herrn. Okay, Halleluja. Genauso ist es so, wenn du dir dessen bewusst wirst, und das sollten wir uns als neue Schöpfung immer mehr bewusst machen, die Zeit muss uns dienen, nicht wir der Zeit. Die neue Schöpfung ist nicht dafür bestimmt, unter der Herrschaft der Zeit zu leben. Das heißt, ich würde dir eins empfehlen, zu beginnen damit, den Satz, ich habe keine Zeit, aus deinem Wortschatz streichen. Das ist genauso, wie ich dir empfehle, den Satz oder einen Satz, der beginnt mit meine Krankheit, würde ich auch streichen. Weil die gehört dir nicht. Jesus hat sie getragen, er hat den Preis bezahlt, also ist nicht deine Krankheit. Also streich solche Sätze, ja, streich auch solche Sätze wie, ich bin krank, weil du bist Geist und wohnst in einer Seele und du hast einen Körper. Du kannst vielleicht sagen, mein Körper ist krank, aber du bist definitiv nicht krank. Amen. Sondern du bist von Neuem geboren, eine neue Schöpfung, ein Sohn Gottes, voller Frische, voller Kraft, voller Power. Und damit gesund, natürlich. Amen. Also manche Sätze müssen wir einfach aus unserem Wortschatz streichen als neue Schöpfung. Und ein Satz, der definitiv dazugehört, ist der Satz, ich habe keine Zeit. Weil als neue Schöpfung bist du nicht dazu bestimmt, von der Zeit beherrscht zu werden, sondern als neue Schöpfung bist du dazu bestimmt, die Zeit zu beherrschen. Und eine Anwendung, ich habe es heute schon praktiziert mit jemand, wenn es jemand aufgefallen ist im Gebet, eine Anwendung davon ist ganz einfach die, wenn wir Herrschaft haben über den Zeitstrahl, ja, also sagen wir mal, hier ist, was weiß ich, vor 3 Tagen auf dem Zeitstrahl. So, und hier ist jetzt. So, und hier ist in 3 Tagen. Ja, das ist der Zeitstrahl. So, wenn ich Herrschaft habe über den Zeitstrahl, so wie Gott, ja, weil alle Werke hat er unter unsere Hände gegeben, dann kann ich auf diesem Zeitstrahl, und Gott kann das, ja, er kann zum Beispiel etwas, was an diesem Punkt steht, nehmen wir mal an diesem Punkt wäre jetzt, keine Ahnung, was nehmen wir da, das ist schwierig. Also hier haben wir jetzt gerade das hier. Ja? So, das ist jetzt. Ja? Also du bist jetzt hier. So. Gott kann sagen, nö, du bist nicht hier, sondern du bist jetzt hier. Oder er kann sagen, du bist jetzt hier. Ja? Er kann irgendetwas nehmen, zum Beispiel, jetzt machen wir es praktisch schon von der Anwendung her, er kann zum Beispiel einen Körperteil nehmen von dir, das jetzt hier ist und zum Beispiel aufgrund eines Unfalls, der da passiert ist, jetzt ein Problem hat, ja, zum Beispiel Metall einoperiert. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das damals im Zusammenhang mit Metallwundern auch aktiviert haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mit Zeitwundern meine ich, die Metall aktiviert. Ich weiß es nicht mehr. Manchmal, du kannst es teilweise als Kombination machen. Verstehst du? Du kannst kreative Wunder kombinieren mit Zeitwundern. So, also ich sage dir, wie es geht. Du sagst, im Namen Jesus, weil da hast du Autorität über die Zeit, nehme ich jetzt dieses Körperteil, wie auch immer das heißt, keine Ahnung, nehmen wir. Beispiel, vorher hatten wir es mit dem Karpaltunnel, glaube ich. Ja? Okay? Karpaltunnel, da ist hier, also das ist Handgelenk. Handgelenk, ich nehme dich jetzt im Raum des Geistes, im Namen Jesus, zurück in der Zeit, in den Zustand, in dem du warst vor x Jahren. X Jahre sind die Zahl der Jahre, bevor du den Unfall hattest oder bevor du die Beschwerden hattest. Weil du willst ja natürlich, dass sie weg sind. Ja, blöd wäre es jetzt, wenn du dann sagen wir, ich nehme dich zurück in der Zeit um 5 Jahre und du hattest einen Unfall vor 6 Jahren. Dann hast du unter Umständen nachher mehr Schmerzen als vorher, weil da das Ding noch nicht richtig verheilt war. Ja? Gebet hat funktioniert, Halleluja. Jetzt haben wir mehr Schmerzen. Nein. Du nimmst es zurück in der Zeit, in den Zustand, in dem es vor x Jahren war. Also Beispiel vor, ich weiß nicht mehr genau wann, du kannst es im Internet auch noch nachsehen, sogar der Gottesdienst ist im Internet drin und da kannst du auch das Wunder sehen. Vor, ich weiß nicht, waren es mindestens 6 Jahre oder so gewesen sein, war noch im alten Gebäude. Jedenfalls war da ein Mann, der hatte als junger Mann 40 Jahre vorher in der russischen Armee gedient, ja, also noch zu Sowjetzeiten in der russischen Armee gedient, war Russe. Und der hatte während der Armeezeit hat er sich sein Handgelenk zerstört. Da waren mehrere Nerven durchtrennt worden, durch was auch immer, da geht es rau zu, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die Nerven durchtrennt und er hatte seit 40 Jahren hat er deswegen kein Gefühl und keine Kraft in seiner Hand, weil die Nerven da durchtrennt waren. So. Also was habe ich gemacht? Vor allen Leuten, kannst du auf dem Video sehen, habe ich das Handgelenk genommen, habe gesagt, so, und im Namen Jesus nehme ich jetzt das Handgelenk im Raum des Geistes in der Zeit zurück, um mehr als 40 Jahre in den Zustand, in dem es war, bevor dieser Unfall bei der Armee passiert ist, in Jesu Namen. Und dann habe ich ihn testen lassen und oh Wunder, in Anführungszeichen, oder eigentlich ja logisch, er hatte keine Schmerzen und keine Probleme mehr. Amen. Das Handgelenk war geheilt. Halleluja. Amen. Weil es in den Zustand gekommen ist. Eine andere Frau hatte ich, die hatte eine Halswirbelverkrümmung seit 57 Jahren. Als Kind hatte sie eine Infektion gehabt und dadurch ist die Wirbelsäule krumm gewachsen, der Halswirbelsäule. Und 57 Jahre lang hatte sie diese verkrümmte Wirbelsäule. Ich habe gesagt, Halswirbelsäule, ich nehme dich zurück in der Zeit um 57 Jahre in den Zustand, in dem du warst, bevor diese Infektion, oder nein, ich habe in dem Fall so gebetet, ich versetze dich in den Zustand, in dem du wärst, wenn es diese Virusinfektion vor 57 Jahren nie gegeben hätte. Manchmal muss man sich genau überlegen, was man betet. Und ein paar Tage später bekomme ich von der Frau eine E-Mail und sie sagt, die Wirbelsäule ist komplett gerade. Die Halswirbelsäule ist komplett gestreckt. Es ist wie, wenn sie nie eine Virusinfektion gehabt hätte. Also du kannst, Gott kann im Raum des Geistes, im Bereich der Zeit Dinge auslöschen. Er kann einfach sagen, ist nie passiert. Wie viele von euch hatten schon mal so eine Situation oder haben vielleicht gerade jetzt eine Situation, wo du sagst, oh, ich wollte, das wäre nie passiert. bei den meisten gibt es irgendwas. Ich wollte da, vielleicht sagst du, oh, ich wollte, ich hätte den nie geheiratet. Okay. Wie auch immer. Da beten wir jetzt nicht heute, okay? Nein, nein, das löst ihr. Ja. Okay. Aber tatsächlich, wir haben schon erlebt, dass Gott Dinge tut, dass er Situationen macht, zum Beispiel irgendein Gespräch, das stattgefunden hat. Einmal hatte ich jemanden, die hatte ein Bewerbungsgespräch gehabt und sagt, oh, das ist total blöd gelaufen, ich habe so blöde Sachen gesagt, ich weiß auch nicht, was mit mir los war, es war so blöd. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt nehmen wir einfach das Ganze zurück in der Zeit und wir setzen jetzt frei, dass es so ist, auch für die ganzen Chefs und so weiter, dass es so ist, wie wenn das alles nicht stattgefunden hätte, wie wenn es einfach ein super Gespräch gewesen wäre. Du hast keinerlei Fehler gemacht in Jesu Namen. Ups, hat sie die Stelle gekriegt. Verstehst du? Also es ist möglich im Raum des Geistes. Halle. Oder wenn jemand ein seelisches Trauma hatte, zum Beispiel vor 37 Jahren, was immer missbraucht oder irgendwas, seelisches Trauma, Schock, was auch immer, war da. Okay, das kann Auswirkungen haben in deiner Seele noch über Jahre hinweg. Das ist, wie liegt auf deinen Nervenzellen drauf, da ist was, was dich einfach immer irgendwie triggert in bestimmten Situationen, zum Beispiel, dass du einfach schreien musst oder was auch immer oder einfach reagierst und du denkst, hä, die anderen um dich rum sagen, das ist nicht normal, warum reagiert sie jetzt das so in der Situation oder warum reagiert er das so? Trauma, das getriggert wird von vor x Jahren. Ja. Jetzt kannst du hergehen und sagen, so Seele, ich nehme dich zurück im Raum des Geistes in der Zeit und ich setze dich frei in den Zustand, in dem du warst, bevor dieses Trauma dich getroffen hat. Es gab sich viel, wir schon Leute erlebt haben, die freigesetzt wurden dadurch. Amen. Und wo dann hinterher sagen, ja, irgendwie weiß ich noch, dass da irgendwas war oder dass mir da auch irgendwas passiert ist, aber es ist so, wie wenn es einer fremden Person passiert wäre. Es hat mit mir nichts mehr zu tun. Ich bin nicht mehr die Person, die als Kind missbraucht wurde. Also irgendwann mal müssen wir, wenn wir wirklich glauben, dass wir eine neue Schöpfung sind, irgendwann mal müssen wir das ergreifen. Gott hat uns wirklich neu gemacht und dann bist du nicht mehr die Person, die vor 25 Jahren missbraucht wurde oder der vor 5 Jahren übel mitgespielt wurde oder die vor 3 Jahren gemobbt wurde bei der Arbeit oder die einfach vor 2 Jahren dieses traumatische Erlebnis hatte und deswegen irgendwie seither im Keller sitzt. Nein, du bist es nicht. Wir nehmen dich zurück in der Zeit. Amen. Wenn du es anders nicht erfasst, dann nehmen wir dich zurück in der Zeit und dann erfasst und sagst du, jawohl. So ist es. Amen. Amen. Kannst du es sehen? Das ist der Raum der Zeit. Die andere Richtung funktioniert übrigens auch. Praktisch, zum Beispiel, der Arzt hat dir gesagt, du hast ein Bein gebrochen als Beispiel. Haben wir schon einige Zeugnisse gehabt. Bein gebrochen. Arzt sagt, das dauert mindestens 6 Wochen, bis es zusammengewachsen ist, bis sie wieder auftreten können. Beispiel, häufig. Ja, 6 Wochen ist häufig so eine Zeit. Ja. So, was kannst du tun? Du kannst sagen, so im Raum des Geistes, hole ich jetzt diesen gesunden Zustand, wiederhergestellten Zustand deines Beines aus der Zukunft ins Jetzt. Amen. Und ich nehme göttliche Zeitverkürzung für den Genesungsprozess in Anspruch. Nicht 6 Wochen, nicht 5 Wochen, nicht 3 Wochen, nicht 2 Wochen, nicht 1 Woche, nicht 1 Tag, sondern jetzt. Psst. Und plötzlich, oh, ist ja schon geheilt. Halleluja. Amen. Kannst du es sehen? Ist eine Dimension im Geist. Gerade dieses Thema oder dieser Raum der Zeitwunder eröffnet so viele Unterräume. Ja? Dinge aus der Zukunft ins Jetzt. Das ist übrigens überhaupt, ist es euch eigentlich bewusst, unser Hauptjob als Christen, wenn wir davon sprechen, wir sind Söhne der Herrlichkeit. Unser Hauptjob als Söhne der Herrlichkeit ist tatsächlich, die Zukunft für diese Welt ins Jetzt der Zeit zu holen. Ist das überhaupt klar? Die Zukunft der Welt. Was ist die Zukunft dieser Welt? Die Zukunft dieser Welt ist das, was Offenbarung 21 und 22 beschreibt. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der es kein Leid, kein Geschrei, keine Not, kein Teufel, nichts Negatives mehr gibt. Richtig? Das ist die Zukunft für diese Welt. Noch ist diese Welt unter der Herrschaft des Teufels. Noch haben wir es hier mit diesem Feind zu tun. Aber wir gehören bereits zur neuen Schöpfung. Eine Übersetzung von 2. Korinther 5, 17 ist, wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Er ist nicht nur eine neue Schöpfung, sondern er gehört auch zu dieser neuen Schöpfung, die Gott eines Tages schaffen wird. Er ist ein Repräsentant, mit anderen Worten, der Zukunft für die Menschheit. Oh, Halleluja, das begeistert mich, weil da kannst du nämlich sagen, hey, Leute, mir gehört die Zukunft. Amen. Also Christen sind nicht dazu bestimmt, immer der Zeit hinterher zu rennen und zu sagen, oh, lass uns die Zeit anhalten, früher war alles besser. Nein, Christen sind dazu bestimmt, Vorreiter für die Zukunft, für diese Welt zu sein. Und diese Welt hat eine gute Zukunft, eine herrliche Zukunft, eine Zukunft ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Teufel, ohne Geschrei, ohne irgendetwas, ohne Krieg, ohne Hunger, ohne Leid. Amen. Halleluja. Amen. Und wir sind bestimmt, Kanal zu sein für die Zukunft für diese Welt. Amen. Das heißt, unser Job als neutestamentliche Christen ist ständig, die Zukunft ins Jetzt zu holen. Also mit jedem Kranken, den du heilst, im Namen Jesus, bringst du ein Stück der Zukunft ins Jetzt. Weil im Himmel sind sie alle geheilt. Amen. Wenn der neue Himmel und die neue Erde kommt, sind sie alle geheilt. Du holst die Zukunft ins Jetzt. Der neue Bund ist ein Hervorsprechen der Zukunft für diese Welt. Der alte Bund war ein Bund der Weissagung. Da wurde ständig geweissagt, der Messias kommt und wie er kommt und wie das aussieht und so weiter. Ja? Der neue Bund gibt es auch noch Weissagung, aber in allererster Linie ist es ein Bund, durch den die Zukunft für diese Welt ins Jetzt gebracht wird. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, diese Herrschaft, die wir haben im Bereich der Zeit. Kannst du sehen? Also, ich merke, manche stretche ich jetzt. Ja, die sagen so, wow, da muss ich ja wirklich mein Denken teilweise noch mal ein bisschen ändern. Ja, ich lade dich herzlich ein, Halleluja. Also, in 2. Petrus Kapitel 3, da sagt Petrus, oder er spricht eben vom Ende der Zeit. Und zunächst spricht er natürlich, damit der neue Himmel und die neue Erde geschaffen werden kann, muss zuerst das Alte aufgelöst werden, ist ja klar. Und deswegen sagt er, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? Was für Leute müsst ihr dann sein als Repräsentanten der zukünftigen Welt, als Repräsentanten der neuen Schöpfung? Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr, und jetzt sagt er, was für Leute wir sein müssen, also natürlich heilig und gottselig, aber dann, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Oh, das ist krass, was er da sagt. Weißt du, was Petrus hier sagt? Petrus sagt ja mit anderen Worten, die Gemeinde Jesu hat es in der Hand, wann Jesus wiederkommt. Tag und Stunde kennt niemand. Der Vater im Himmel weiß es. Aber offensichtlich ist der Vater, er weiß natürlich alles im Voraus, aber gleichzeitig hier in der Zeit hängt der Zeitpunkt auch davon ab, was die Gemeinde Jesu macht. Und ich sage dir was, je mehr wir von der zukünftigen Herrlichkeit ins Jetzt dieser Zeit holen, umso mehr oder umso schneller wird Jesus wiederkommen. Ja, weil dann sagt er, wow, die Herrlichkeit Gottes ist schon so stark hier auf diesem Planeten. Überall manifestiert sich die Herrlichkeit Gottes. Die Söhne der Herrlichkeit stehen auf. Das zieht mich an. Ich muss hier runterkommen. Er wird gezogen von uns. Stell dir das vor. Das ist der Hammer. Weißt du? So viel Verantwortung oder Vertrauen, kannst du auch sagen, hat Gott uns gegeben. Wow. Also sollten wir diesen Raum der Wunder im Bereich der Zeit definitiv für uns anzapfen. Halleluja. Ihr Lieben, ich möchte jetzt an der Stelle mal mit der Beschreibung verschiedener Räume mal zu Ende machen. Ich könnte noch über viele weitere Räume sprechen, aber ich möchte uns auch heute Nachmittag nochmal aktivieren, wirklich in den Räumen, bevor wir eine Pause machen, dann auch nochmal, möchte ich uns aktivieren, wirklich in diesen verschiedenen Wunderräumen. Nochmal auf ein bisschen eine andere Weise wie heute Morgen. Und zwar möchte ich euch in der Richtung aktivieren. Ihr habt jetzt viel gehört über verschiedene Wunderräume. Und der Heilige Geist kann euch Räume zeigen jetzt, wenn wir gleich, ihr könnt es round and round, könnt ihr vorbereiten, wenn wir gleich da reingehen. Und Gott kann euch Räume zeigen, von denen ich vielleicht gar nichts gesagt habe. Oder Gott macht euch einen bestimmten Raum lebendig, von dem wir gesprochen haben. Und ich glaube auch, dass einige Wunder passieren werden. Zum Beispiel Wunder, kreative Wunder, ja, kreative Heilungswunder, Wunder im Bereich der Zeit. Vielleicht aktivieren wir das auch dann nochmal gezielt. Mal schauen, wie der Heilige Geist führt. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir jetzt einfach nochmal wirklich eine Zeit haben werden, wo wir die diese Räume der Herrlichkeit wirklich anzapfen. Okay? Und ich möchte es jetzt mal so machen, dass ihr nämlich alle aufsteht jetzt mal. Weil ich möchte es ein bisschen anders jetzt machen wie heute Morgen. Heute Morgen ging es vor allen Dingen darum, auch euch deutlich zu machen, dass wirklich ein Schlüssel, um den Geist zu aktivieren, darin besteht, sich fallen zu lassen in der Herrlichkeit Gottes. Ja? Erstmal zur Ruhe zu kommen, auch in der Herrlichkeit Gottes. Übrigens, für die, die es noch nicht mitgenommen haben, am Ausgang liegen diese Zettel, das persönliche Geistbuilding für einen Sohn der Herrlichkeit. Ja? Wie du in deiner täglichen Zeit, einfach wie du deine tägliche Zeit gestalten kannst, um da anzukommen, wo du wirklich von der Herrlichkeit übernommen wirst. Ja? Es beginnt mit solchen Dingen, die wir alle natürlich kennen. Ja? Lobpreis und Anbetung fängst du an, Gebet, du sagst Gott alle Anliegen, die dir auf dem Herzen sind. Aber das Herzstück des Ganzen, das Entscheidende des Ganzen ist, wirklich dieses sich fallen lassen in der Herrlichkeit Gottes. Zur Ruhe kommen in der Herrlichkeit Gottes. Ja? Und sich übernehmen lassen von der Substanz des Himmels. Und da hast du hier so ein bisschen eine Anleitung. Ich sage nicht, dass du es ganz genau so machen musst, aber du hast zumindest einen Hinweis, worum es geht. Und du kannst es natürlich danach auch machen. Wie gesagt, ich mache generell, also wenn ich irgendwas Extremes mich hindert, praktiziere ich das jeden Tag, weißt du? Jeden Tag, egal wie viel ich zu tun habe, egal wie viel los ist, egal wie viel an mir zieht, aber ich gehe nicht los, irgendwas zu tun, bevor ich nicht wirklich mich habe fallen lassen in die Herrlichkeit Gottes und total meine Seele runtergefahren habe. Und erstmal meine Gedanken, meinen Gefühlen und meinem Willen gesagt habe, unter meine Füße, ja, sie niedergeworfen habe, unter die Herrschaft des Geistes und gesagt habe, so Heiliger Geist, und jetzt führ du mich in den Räumen der Herrlichkeit. Und dann gehst du nämlich imprägniert mit einer anderen Dimension. Amen. Halleluja. Also das nur dazu, der Zettel liegt am Ausgang aus, kannst du nachher mitnehmen. Aber jetzt wollen wir ein bisschen, weil wir haben das heute Morgen bereits aktiviert, dieses uns fallen lassen, jetzt möchte ich einfach, dass wir noch ein bisschen aktiver werden in den Räumen der Herrlichkeit. Und wir werden jetzt die Musik laufen lassen, du kannst schon mal anfangen, und ich werde beten und den Vater bitten, dass er uns jetzt in diesen Räumen der Herrlichkeit führt. Und ich habe euch aufstehen lassen, einfach aus dem einfachen Grund, weil ich euch frei machen will, dass ihr auch jetzt, wenn ihr diese Räume der Herrlichkeit bewusst anzapft, euch hineinführen lasst vom Heiligen Geist, dass ihr ruhig auch rumlaufen dürft. Ja, ihr dürft euch positionieren im Raum, ihr dürft euch hinlegen auf dem Boden, ihr dürft, was auch immer ihr wollt, ihr dürft euch natürlich auch hinsetzen, das ist auch nicht verboten. Also einfach, wie ihr wollt. Manchmal hilft es so ein bisschen zu laufen, also mir hilft es manchmal, und ich kriege Inspiration einfach dadurch, dass ich in Bewegung bin. Aber weißt du, das sind so viele Räume in der Dimension der Herrlichkeit, die er dich entdecken lassen möchte. Deswegen beweg dich einfach ganz frei im Raum jetzt. Und Vater, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen, Herr. Herr, für die Räume in der Herrlichkeit, Herr. Wir danken dir, Herr, für die unterschiedlichen Dimensionen. Du kannst es lauter machen, ein bisschen. Wir danken dir, Herr, für die unterschiedlichen Dimensionen in der Herrlichkeit Gottes. Der Himmel ist offen. Die Räume der Herrlichkeit sind für uns frei. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du uns imprägnierst mit bestimmten Wirksamkeiten, mit bestimmten Räumen, mit bestimmten Dimensionen, die du jetzt in unserem Leben lebendig machen willst. Du weißt, was wir brauchen. I hear a voice like a trumpet saying, come up here. Komm hier herauf. Er möchte, dass du siehst. Und es kann sein, dass du tatsächlich etwas siehst, wirklich in deinem inneren Auge. Es kann auch sein, dass du einfach ein Empfinden hast und weißt, oh, jetzt bin ich in diesen Raum, in dieser Wirksamkeit gegangen. Oder du hörst ein Wort oder einen Satz, den er zu dir sagt, wo du einfach weißt, okay, das ist jetzt dieser Raum. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, die Räume anzuzapfen. Du musst auch nicht nur in einem Raum unterwegs sein, du kannst auch mehrere Räume anzapfen. Wenn er dir Räume zeigt, heute Nachmittag, ich empfehle dir wirklich, im Nachhinein auch aufzuschreiben, welche Räume er dir gezeigt hat, welche Offenbarung er dir dazu gegeben hat. Weil das, was er dir jetzt gibt, ist nicht nicht nur einfach ein Spiel, so um rumzuspielen, wie so ein Kind, das einfach irgendwo rumschaut, sondern was er dir jetzt gibt und zeigt, ist tatsächlich etwas, auch was du brauchen wirst in der nächsten Zeit. Das heißt, es wird etwas sein, womit entweder du selber für dich Land einnehmen kannst oder Dinge für dich sich verändern, oder aber es wird etwas sein, was du brauchst, um anderen Menschen zu dienen, die genau einfach die Wirksamkeit aus diesem Raum brauchen, in den du jetzt rein bist. Okay? Und du kannst gerne zwischendurch, wenn du merkst, okay, Gott führt dich dann in eine Dimension, dann kannst du deine Hände ausstrecken und sagen, jawohl, ich ergreife das. Ich ergreife das. Was er dir zeigt, das darfst du dann auch aufstellen. I see a door. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns führst und bist. Sag auch jeder verwirrende andere Geist ist gebunden hier in diesem Raum. Setz Klarheit frei. Sag jeder Geist des Unglaubens ist gebunden im Namen Jesus. Weil du hast gesagt, wenn du nur glaubst, wirst du wieder aufstehen. Wir glauben dir. Wir glauben dir. Wir glauben dir, dass du deine Kinder beschenkst. Creatures, lightning, thunder, voices, colors, signs and wonders, fire, rainbows, torches burning, seven spirits, wheels are turning. dance like the angels dance. I wanna sing like the creatures sing. I wanna bow like the elders bow before you. I wanna swim in the crystal sea. Holy fire consuming me. I wanna hear all heaven and earth adore you. Don't you? Don't you? Don't you? See a door in the heavens, standing open in front of me. I hear a voice like a trumpet saying, come up here, I want you to see. Ganz gern auch. Beginnen, Dinge aufzuschreiben. Also weil erfahrungsgemäß ist es so, wenn du zu lang wartest mit dem Aufschreiben, also heute Abend oder so, hast du unter Umständen einen Teil schon wieder vergessen, weil es ist wirklich in dieser Dimension, wo es dir real wird. Da ist es da. Und Gott zeigt dir, was ganz wichtig ist für dich, auch für die kommende Zeit. Aber du vergisst es wieder, weil es ja aus den Tiefen des Geistes kommt. Du vergisst es wieder, sobald du wieder mehr sozusagen hier ist. Deswegen schreib es am besten gleich auf. Lightning, thunder. Wie viele von euch waren schon in mindestens einem Raum? Wie viele von euch waren irgendwo, aber sind sich nicht ganz sicher, ob es ein Raum im Himmel war? Also es kann manchmal sein, wenn wir uns noch nicht so ganz gewohnt sind. Ihr könnt im Hintergrund das E-Pad reintun. Wenn wir es uns noch nicht so ganz gewohnt sind, dann kann es manchmal sein, dass wir uns unsicher sind, auch am Anfang, was ist es. Aber ich sage dir, wenn du weitergehst, einfach im Glauben weitergehst, dann wirst du oft merken, hey, das macht alles viel mehr Sinn, als du im ersten Moment dachtest. Manchmal ist es so, dass unser Verstand Sachen abstreitet. Erstmal, wir nehmen irgendwas wahr im Geist und dann kommt der Verstand und sagt, was ist jetzt das? Und verstreitet es dann wieder ab. Deswegen ist es so wichtig, diese Übung, deinen Verstand runterzufahren vorher, dann ist es leichter. Dann kannst du weitergehen im Geist, ohne dass der Verstand dir dazwischen spricht. Genau. Und deswegen einfach, weil es ist auf einer anderen Ebene. Wie von euch haben ein Stück weit jetzt an diesem Tag schon so ein bisschen gemerkt, diese beiden Ebenen, diese Ebene des Geistes. Wie willst du es beschreiben? Ja, du kannst einerseits sagen, die Ebene des Geistes ist höher als all das Natürliche. Gleichzeitig ist die Ebene des Geistes tiefer. Verstehst du? Es ist gleichzeitig höher und tiefer. Es ist außer Raum und Zeit. Daran kannst du schon wieder sehen, diese Kategorien sind schwierig anzuwenden. Aber es ist einfach eine Ebene, du kannst sagen, hinter dem Natürlichen oder über dem Natürlichen, wer auch immer du es zum Ausdruck bringen willst. Aber es ist eine andere Ebene, auf der Gott zu dir redet. Und das ist tatsächlich die Ebene, auf der Gott mit dir kommuniziert. Alles, was aus seinem Geist bei deinem Geist ankommt, kommt auf dieser Ebene an. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Aufgaben, und das haben wir uns bei uns in der Glory Life Schule zur Aufgabe gemacht, und das, weil das so wenig einfach auch gepraktiziert wird im Leib Christi oder gelehrt wird auch, eine der wichtigsten Dinge ist tatsächlich, den geistlichen Menschen hervorzubringen. Den inneren Menschen. Die Bibel nennt ihn immer wieder den inneren Menschen des Herzens. Ja. Oder einfach nur den inneren Menschen, den geistlichen Menschen. Wir aber haben Christi Sinn, sagt Paulus. Er sagt, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, weil es ist ihm eine Torheit. Das heißt, der natürliche Sinn tickt auf einer anderen Ebene. Wir müssen lernen, den natürlichen Sinn zu unterwerfen und dem geistlichen Sinn die Oberhand zu geben. Weil Paulus sagt nicht nur, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, sondern er sagt auch in 1. Korinther 2, Vers 16, wir aber haben Christi Sinn. Das heißt, wir haben diesen Sinn von Gott kommen in dem Moment, wo wir von neuem geboren wurden, mit dem wir Gott wahrnehmen können. Wir müssen ihn nur entwickeln. Das hast du in der Schule nicht gelernt. Ist so. In der Schule lernst du, deinen Intellekt zu entwickeln. Du bekommst gute Noten, wenn dein Intellekt schlau ist. Vielleicht im besten Fall noch beim Sport geht es um die Muckis. Ja? Aber in beiden Fällen geht es nur um diese natürliche Ebene. Entweder Verstand, Wille, Gefühl, der natürliche Mensch, die Seele oder der Körper. Der Geist wird nicht entwickelt. Ist auch schwierig, weil bei den Menschen, die Jesus nicht haben, ist der Geist tot, sagt die Bibel. Tot für Gott und damit tot. Ja? Also sozusagen außerhalb der Herrschaftsposition. Umso mehr brauchen wir als Christen letztendlich Schulen oder Akademien oder gar Universitäten am Ende. Ich sag mal Universitäten des Geistes, wo dein geistlicher Mensch hervorgebracht wird. Aber solange wir noch keine Universität haben, kannst du trotzdem bereits beginnen. Klar, Glory Life Schule haben wir ja. Aber du kannst damit auch beginnen, in deinem täglichen Leben wirklich den Geist zu entwickeln. Leg da einen Schwerpunkt drauf. Gott hat mir es ganz neu wieder gesagt. Er hat gesagt, also es ist auch ein Unterschied, wie du deine Zeit mit Gott verbringst. So ein Unterschied. Du kannst deine Zeit mit Gott einfach, ich sag mal, traditionell nach bestimmten Punkten abhaken. Und das sind gute Sachen. Ja, du liest ein Kapitel in der Bibel, du betest ein Gebet, du sagst vielleicht Gott ein paar Fürbitten, du hast eine Liste mit Fürbitten, die betest du ab und so weiter. Alles gut. Aber ich sag dir, das ist noch erst der Anfang. Das ist nur, da bist du nur im Vorhof gewesen. Wenn du wirklich in der Dimension der Herrlichkeit leben willst, musst du in der Dimension des Geistes ankommen. Und das ist nochmal eine andere Ebene. Und dazu ist es wichtig tatsächlich, und deswegen ich empfehle dir nochmal dieses Blatt, das wir da haben, weil dazu ist es wichtig, bewusst die Seele runterzufahren. Schau, ich zum Beispiel, ich bin vom Natürlichen her ein Mensch, vom Natürlichen jetzt, also von vor vielen Jahren, ne? Ich bin so erzogen, total intellektuell, verstehst du? Ich bin im Gymnasium gewesen, meine Eltern, mein Vater war Akademiker, meine Mutter war Akademikerin, also intellektuell. kopfmäßig. In meiner Kindheit war nie von Wundern die Rede. Ja? Keiner hat an Wunder geglaubt, sondern wir haben geglaubt, was man sieht und was im Physikbuch steht. Ja? Dann hast du bestimmte Sachen gelernt und die sind nicht schlecht. Verstehst du? Versteh mich nicht falsch. Das ist alles gut. Ich bin für Bildung, total. Aber du musst dann, wenn du von neuem geboren wirst und wirklich, wirklich dieses Leben als ein Sohn der Herrlichkeit leben willst, dann musst du auf einer ganz neuen Ebene beginnen zu lernen. Und du musst sogar manche Sachen verlernen wieder. Zum Beispiel, du musst verlernen, dieses, was du gelernt hast in der Schule, in unserer heutigen Schule ist es jedenfalls so, da wird darauf Wert gelegt, dieses ständige kritische Hinterfragen. Ja, aber das ist ja so. Und weißt du, das ist okay, es ist gut in der Welt, die Sachen zu hinterfragen, definitiv. Es ist gut, nicht alles zu glauben, was im Fernsehen kommt. Ja, sehr gut. Es ist auch gut, nicht alles zu glauben, was dir irgendeiner erzählt. Ja, aber wenn es um Gott geht, müssen wir die Fähigkeit haben des Anvertrauens und nicht des Hinterfragens. Kritik ist keine Gabe Gottes. Das ist keine Frucht des Geistes, sondern eine Frucht des Geistes ist Glaube, ja? Treue. Ja? Das Treue ist das Wort Pistis im Griechischen, das gleiche wie das Wort für Glaube. Ja? Also das ist eine Frucht des Geistes, nicht Kritik ist eine Frucht des Geistes. Das müssen wir verlernen, verstehst du? Wir müssen manche Sachen verlernen, um auf die Ebene des Geistes zu kommen. Deswegen, ich lade dich da wirklich ein, auf diese Reise zu gehen. Ich glaube wirklich, die kommende, ich sag mal, Bewegung Gottes, auf die wir jetzt zugehen, ist eine Bewegung von Söhnen Gottes, von Frauen und Männern, die ihren Geist, oder die auf dem Weg sind, sage ich mal, keiner ist von uns da schon perfekt, aber die auf dem Weg sind, wirklich ihrem Geist die Oberhand zu geben. Gerade wir als Deutsche müssen da manches verlernen, aber nicht nur, es ist in der ganzen westlichen Welt, alles, was sozusagen auf dem griechischen Geist basiert, also auf der Wurzel der Aufklärung und des Griechentums im Hintergrund, das ist alles auf dieser Ebene. Ja. Und da müssen wir manche Sachen verlernen. Das hebräische Denken ist sowieso von Anfang an ein anderes. Ja. Das hebräische Denken ist nicht auf, denkt ganz anders. Ja. Das Herrlichkeitsdenken ist ein ganz anderes Denken. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du die Offenbarung liest? Manche Ausleger haben ja versucht, die Offenbarung chronologisch irgendwie einzuordnen. Und jedes Kapitel irgendwie zu sagen, okay, dann kommt zuerst das, Kapitel 4, dann passiert Kapitel 5, dann passiert Kapitel 6, Kapitel 7 und so weiter. Und sie haben versucht, es auf ihr griechisches Denken einzuteilen. Aber weißt du, die Offenbarung ist das Buch eines Sehers, der in die Räume der Herrlichkeit hineingeschaut hat. Das heißt, der sieht Räume in den Räumen, der sieht Dimensionen hinter den Dimensionen, der sieht Dinge außer Raum und Zeit. Verstehst du, der sieht nicht ein Ablauf, genau so wird eines nach dem anderen die Endzeit der Ereignisse sein oder die Zeit der großen Trübsal. Also natürlich, manche Sachen sind fix, wie das Kommen des Antichristen und so weiter. Es gibt bestimmte Fixpunkte, das ist ganz klar. Auch manche Angaben sind zeitlich, werden auch explizit gemacht. Aber vieles ist einfach ein Kreisen. Es ist mehr so ein, Räder in Rädern. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Es ist eine andere Ebene und das ist die Ebene der Herrlichkeit Gottes. Und auf dieser Ebene sollten wir uns als Christen entwickeln und nicht uns nur bekehren und dann wieder mit unserem Verstand nur die Bibel lesen und mit unserem Verstand unsere 5 Programmpunkte in unserer stillen Zeit abarbeiten und dann mit unserem Verstand durchs Leben gehen und im Endeffekt doch wieder nur ein natürliches Leben leben, das eigentlich eines Sohnes Gottes nicht würdig ist. Amen, könnt ihr das sehen? Halleluja. Okay, preis den Herrn. Pass auf, ich möchte noch mal kurz ein Interview auch machen. Wo haben wir das andere Mikrofon? Hier? Genau. Möchte jemand uns kurz noch berichten, was er gesehen hat? Welche Räume er gesehen hat? Okay, du? Mhm. Also ich war in der Töpferstube. Wow, interessant, da war ich noch nie. Wie der Herr mich knetet. Sozusagen auf der Töpferscheibe. Ja, und wie ich so ein Teig war, auch in der Backstube, wie er gebacken hat. Wow. Interessant. Amen. Also, ist interessant, ja. Da hat ja Jeremia reingeschaut, ne? In die Töpferstube, ja? Ich glaube, es war Jeremia, oder? Täusche ich mich? Ja, war schon Jeremia, ja, genau. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Möchte noch jemand was erzählen, was er gesehen hat? Ich war in einem Raum des Lichts und da waren ganz viele leuchtende Laternen. Mhm. Und das erinnerte mich an das Lied, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne dort oben. Ja, also ganz, ganz starkes Licht und ganz vielen Laternen. Amen, Halleluja. Und hattest du einen Eindruck, was die Laternen sind? Wir sind das Licht. Aha, genau. Dort oben das sind die Sterne, auch. Die leuchten, aber Jesaja 60, Jesaja genau. 61. Ja. 60. Sag, genau. Ja, steh auf und werde Licht, denn genau. Dein Licht ist gekommen und die genau. Also eigentlich kannst du so sagen, du gehst mit deiner Laterne, das heißt mit Jesus in dir und somit oben leuchten die Sterne. Die Sterne sind übrigens biblisch gesehen oft als die Engel auch bezeichnet. In manchen Bibelstellen werden die Engel als Sterne bezeichnet und Sterne als Engel. Das ist teilweise austauschbar, der Begriff. Das heißt, droben leuchten die Sterne, aber hier unten leuchten wir. Amen. Halleluja. Okay, Jessica, du wolltest was erzählen? Ich war in einem Raum, in dem es ein ganz tolles Kettenkarussell gab. Mm. Und die kleinen Körbe, wo man so drin sitzt, waren total bunt. Mm. Und der Himmel war total strahlend blau. Und ich hatte das Empfinden, dass es der Raum der Freiheit ist. Mm. Aber in diesem Raum der Freiheit bin ich ja praktisch, also sind wir geflogen durch das Kettenkarussell, aber hatten auch gleichzeitig eine ganz große Sicherheit. Mhm. Also das fand ich eine sehr interessante Mischung. So, wie hast du dich gefühlt dabei? Sehr glücklich, sehr beschwingt, fast kindlich. Und ich hatte fast das Gefühl, es wäre schön, jetzt zu tanzen, was etwas schwierig ist, wenn man da in diesem Kettenkarussell sitzt. Aber das war so die Energie. Ja, und Amen. Das war sehr, sehr schön, so diese Mischung. Halleluja. Amen. Es ist interessant, wir hatten jetzt schon mehrere so Berichte von Räumen, wo es wirklich um kindlichen Glauben ging oder sein wie die Kinder. Ja? Das sind Räume im Haus des Vaters, ja, wo Gott uns Dinge erleben lässt, die wahrscheinlich in dem Fall auch sehr individuell unsere Seelen freisetzen in einer bestimmten Richtung. Okay, du hattest dich noch gemeldet? Also für mich war es neu mit den Räumen. Ja. Also ich habe schon mal was im Geist gesehen, aber erste Mal in einem Raum. Mir war es so, dass ich richtig nach oben gezogen wurde, so als ob der Heilige Geist mich hochzieht oder beamt. Mhm. In einem Moment war ich irgendwo oben und bin dann hinter ihm her einen langen Gang und rechts und links gingen Türen ab, die standen alle offen. Und während ich den Gang runtergegangen bin, ich habe immer auf die Schuhe von dem Heiligen Geist geguckt, ganz komisch, und bin aber so, also ich war kurz hinter ihm immer. Und ich wusste, ich kann in jede Tür gehen, aber irgendwie dieser Gang rechts, links hat mich nichts angesprochen. Es hingen auch keine Schilder, wie die Räume heißen. Mhm. Aber in diesem Gang war einfach ganz stark dieses Bewusstsein, diese Botschaft kam bei mir an, hier bist du zu Hause, hier gehörst du hin. Und das hat mich tief, tief berührt, weil dieses Thema Heimat ein ganz großes Thema ist bei mir. Und dann war der Gang zu Ende. Und dann kam so wie so eine Art Flur und dann bin ich schräg gegenüber in einen Raum gegangen. Aber ich wusste nicht, was es für ein Raum ist. Und der Heilige Geist war mir irgendwie einen Schritt voraus. Ich bin da durch die Tür gegangen und als ich drin war, war der Raum auf einmal riesengroß und bekam irgendwie immer mehr Weite. Aber er war irgendwie, wirkte wie leer, was mich total irritiert hat. Und dann, als ich drin stand, habe ich auf einmal erst erfahren, dieser Raum heißt Greater Works, größere Werke, was mich getroffen hat wie ein Blitz. Ich war fertig mit der Welt und das war auch der Moment, wo dann die Tränen anfingen zu laufen. Das war jetzt vor der Mittagspause. Und dann stand ich in diesem Raum und dachte, was mache ich hier? Was soll ich hier? Aber ich habe dann gehört, du bist hier richtig. Und dann war aber die Zeit zu Ende und ich dachte, Moment, jetzt wollte ich mir den Raum genauer angucken und jetzt habe ich keine Zeit mehr und habe mir dann eben vorgenommen, das erstmal festzuhalten. Und jetzt eben gerade war ich in einem Moment schwupps wieder genau in dem Raum und dachte, es kann doch nicht sein, dass der Raum leer ist. Und dann stehe ich da und gucke wieder, so kurz, also neben der Tür, und der Raum fängt plötzlich an, sich zu füllen mit ganz vielen Engeln. So dicht an dicht. Also es ist eigentlich quasi kein Platz mehr, weil überall Engel sind. Und dann, jetzt muss ich gucken, was ich aufgeschrieben habe, war die, die Botschaft war, du bist nicht alleine, alle Engel stehen zur Verfügung. Also sehr schlicht. Mhm. Amen. Also mich hat es umgehauen. Ja. Ich kannte das, ich hatte auch kein Buch von dir gelesen, ich kannte noch keinen Raum. Ja. Halleluja. Ja, Johannes 14, 12 ist, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Werke tun, die ich getan habe und größere darüber hinaus. Die größeren Werke sind Werke der Herrlichkeit, sind Werke auch in Zusammenarbeit mit den Engeln. Deswegen hast du die vielen Engel da gesehen. Ja. Und wir werden jetzt gleich in der letzten Stunde noch, bevor wir dann auch, werde ich euch zum Schluss auch noch allen die Hände auflegen und euch wirklich aktivieren, auch nochmal ganz bewusst in diesem Bereich der Herrlichkeit, weil Gott hat mir da einfach auch eine Zuteilung gegeben im Geist, eine Kraftzuteilung auch dafür, um Menschen zu aktivieren in dieser Dimension. Aber da werde ich in dieser Stunde werde ich noch ein bisschen sprechen über die Zusammenarbeit mit den Engeln, weil das ist tatsächlich ein Schlüssel auch, dass wir uns in der Herrlichkeit wirklich dessen bewusst werden, dass uns diese Engel zur Verfügung stehen. Ich werde ein bisschen was darüber sagen, auch welchen Platz haben Engel, welche Bedeutung haben sie auch nicht und so weiter, sodass es alles schön auch biblisch fundiert ist. Aber ich würde jetzt Folgendes sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Viertelstunde Pause noch bis kurz nach 6 und dann treffen wir uns noch mal hier und dann machen wir eine weitere Stunde noch und da werde ich noch ein bisschen was über Engel sagen. Und ihr könnt das, was ihr jetzt erlebt habt, ja sacken lassen. Und was übrigens auch gut und wichtig ist zu merken von dem, was du gesagt hast, wenn du mal in einem Raum warst, wo du angekommen bist und du bist unterbrochen worden, weil die Zeit um war, du kannst wieder hin zurückgehen. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn du mal in einem Raum warst, ist es relativ leicht, wieder dahin zu finden. Ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, das ging so über ein paar Wochen, da bin ich immer wieder in mein Haus im Himmel gegangen, weil ich glaube auch, dass Gott für uns ein Haus im Himmel baut. Ja, das war noch nicht ganz fertig, als ich da war. Der baut es, bis wir dann eines Tages dahin gehen. Und es war eine Zeit lang wirklich ganz leicht für mich, immer wieder an einem bestimmten Punkt in dieses Haus hineinzugehen. Ja. Es ging über eine Zeit, dann irgendwann mal war es dann wieder weg. Aber über ein paar Wochen war es so, dass ich ganz leicht immer an diesen Ort gehen konnte, wo ich einfach immer mehr von meinem Haus gesehen habe. Und da war viel Offenbarung drin. Und so ist es auch jetzt eben in so einem Fall, wenn du merkst, okay, du wirst unterbrochen oder eben wir haben ja nicht beliebig im Alltag Zeit, um in den Räumen der Herrlichkeit zu surfen, aber du kannst wieder dahin zurückgehen, wo du schon mal warst. Ja. Und kannst da auch wieder anfangen. Du musst einfach nur wieder den Kontaktpunkt, du musst dir einfach nur eigentlich vorstellen, du musst damit beginnen, dass du dir vorstellst, okay, wie war das noch, wie sah der Raum aus? Du stellst ihn dir vor, fokussierst dich ein bisschen drauf und bumm, merkst du, okay, jetzt übernimmt der Heilige Geist wieder und er führt dich wieder in diesem Raum. Manche gucken mich so an. Hat jemand noch eine Frage vielleicht, bevor wir Pause machen? Hat jemand noch eine Frage? Okay, du wolltest noch eine Frage stellen. Ja. Ja. Aber eine Frage. Kann man das beschreiben? Ja. Wenn man in meinem Raum angekommen ist, ja. Ich habe schon geistige Eindrücke, aber ja. Diesen Unterschied. Ja. Du meinst den Unterschied, was ist der Unterschied zwischen einfach einem geistlichen Eindruck und in einem Raum gewesen sein? Ja, das ist eine gute Frage. Die Sache ist einfach die, der Unterschied ist einfach auch ganz stark liegt im Zweck. Also das heißt, Eindrücke kannst du ja für unterschiedliche Sachen bekommen. Du kannst einen Eindruck haben, zum Beispiel jemand hat bestimmten Schmerz und Gott will das heilen. Das ist ein Eindruck, das ist jetzt noch nicht unbedingt ein geistlicher Raum. In den geistlichen Raum gehst du dann rein, wenn du zum Beispiel einen Eindruck hast, jemand hat als Beispiel ein Problem mit seinem Arm zum Beispiel, Sehne im Arm ist ein Problem drin, ja, und du hast den Eindruck und du fragst ihn dann aufgrund des Wortes der Erkenntnis, stimmt es, ist es so, ja, und da ist es so, oder wie? Du? Ja. Das heißt, du hast da Probleme im Arm? Nein, okay, gut. Ich dachte schon, weil du so anfingst zu nicken, dachte ich schon, okay, dann können wir es gleich machen. Du stimmst einfach zu, auch gut. Halleluja. Okay, also du hast dann den Eindruck, du hast ein Wort der Erkenntnis und dann geht es ja darum, dass er geheilt wird. Das heißt, wenn es zum Beispiel jetzt ein kreatives Wunder braucht, dann würde ich einfach wirklich diesen Raum der Ersatzteile oder der kreativen Wunder oder der kreativen Knochenwunder anzapfen und mich damit bewusst verbinden, weil da ist dann die Wirksamkeit dafür auch da. Ja. Das heißt, Eindrücke haben noch nicht unbedingt eine Wirksamkeit in sich selber, sondern Eindrücke können mich dahin führen, einen bestimmten geistlichen Raum zu öffnen oder da hineinzugehen, aber sie sind sozusagen noch auf einer anderen Ebene. Ja. Gleichzeitig kannst du natürlich in geistlichen Räumen Eindrücke darüber haben, was da alles ist. Ja? Also das Ganze überlappt sich auch ein Stück weit. Ja? Aber sag mal, wenn du eben sagen kannst, okay, ich war in dem und dem Raum, dann bedeutet das, du hast eine bestimmte Wirksamkeit gesehen Und das bedeutet, du kannst etwas Bestimmtes anwenden auch. Ich weiß zum Beispiel, einmal war ich einfach in dem Raum, das war ganz witzig, da bin ich auch so in den Geist gegangen und plötzlich bin ich in so einem Raum und da denke ich, oh, hier riecht es total nach Anästhesie. Ja? Also nach diesen Betäubungsmitteln im Krankenhaus. Ja? Da dachte ich, Herr, warum riecht es hier nach Anästhesie? Und dann sagt der Herr, ja, das ist der Raum der Anästhesie. Dann sage ich, ja, wieso? Und dann sage ich, ja, hier werden Menschen betäubt, die Schmerzen haben, damit, wenn die Schmerzen betäubt sind, ich das dahinterliegende Problem leichter heilen kann. Das ist interessant. Und gleich im nächsten Heilungsgottesdienst, den ich hatte, habe ich es versucht anzuwenden. Das heißt, ich habe bei jemand, wo dann einfach zum Beispiel habe ich gesagt, ja, jemand hatte zum Beispiel totale Schmerzen im Schultergelenk, sodass er das gar nicht bewegen konnte, weil er totale Schmerzen hatte. Dann habe ich Folgendes gemacht, habe ich gesagt, so, als erstes gehen wir in den Raum der Anästhesie und ich setze jetzt diese göttliche Anästhesie über diesem Gelenk frei. Ja? Und dann habe ich ihn gefragt, und wie fühlt es sich jetzt an? Ja, jetzt habe ich keine Schmerzen. Okay, dann habe ich gesagt, gut, jetzt ist es betäubt, aber jetzt dahinter, du brauchst ja ein kreatives, in dem Fall war es, glaube ich, es braucht ein kreatives Wunder, er hatte irgendwelche Kalkablagerungen oder irgendwas. Ja? Das muss ja weg, ja. So, jetzt haben wir die Anästhesie, das heißt, Gott kann es jetzt heilen. Also habe ich reingesprochen, habe gesagt, so Kalkablagerungen löst euch auf, so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau, ob es genau jetzt so präzise war, aber so ähnlich in die Richtung ging. Und dann kannst du natürlich, wenn er unter Anästhesie ist, dann kannst du sagen, so, und jetzt beweg's einfach. Ja, er hat ja keine Schmerzen, weil er unter Anästhesie ist, also kann er Bewegungen machen, die er nicht machen könnte, wenn er nicht unter Anästhesie wäre. Und somit kann er Dinge loswerden, dann wird er eben glauben, die er vielleicht anders nicht loswerden könnte. Das ist einfach eine Art und Weise, wie Gott wirkt. Viele Räume sind einfach bestimmte Arten und Weisen, wie Gott wirkt. Ich habe mir das vorher auch nicht überlegt. Ich bin kein Arzt, ich habe mir keine Gedanken über Anästhesie gemacht oder so. Ja, aber Gott gibt dir einfach bestimmte Wirksamkeiten, um sie hier auf der Erde anzuwenden. Diese Räume im Geist sind eben nicht nur, dass ich was gesehen habe oder was erlebt habe und sage, wow, toll, das ist so ein schöner Raum, dass das hier auch gibt im Himmel, das ist toll, sondern er zeigt dir diese Dinge, um sie anzuwenden. Ja? Darum geht's. Du hast auch eine Frage noch. Ja? Mhm. Eigentlich sind es zwei Fragen, einmal zum Raum, auf was, entweder habe ich es nicht mitgeschnitten, aber hat dir Gott das offenbart oder hast du das irgendwie aus einer Bibelstelle raus? Oder du warst heute Morgen noch nicht da. Doch, war ich, aber deswegen meine ich, vielleicht habe ich es irgendwie nicht mitgeschnitten. Du hast nur gesagt, in dem Buch steht auch ganz viel. Ja, nein, Johannes 14, 2 und folgende, ja, wo es heißt, ich bereite euch einen Platz im Haus meines Vaters, sind viele Wohnungen oder Räume, kann man auch übersetzen. Ach so, ja, doch. Genau, das ist die Grundlage dafür. Ah, okay. Und natürlich kannst du auch, wenn du die Offenbarung liest, stellst du eben fest, dass es verschiedene Räume im Himmel gibt, verschiedene Dimensionen. Ja, also kannst du es an verschiedenen Stellen sehen. Oder Hesekiel über die Herrlichkeit Gottes. Die andere Frage war noch mit den Heilungen. Wenn du sagst, dann hole ich mir das, heilst du dich selber oder lässt du dir auch die Hand liegen? Je nachdem, verstehst du? Beides ist möglich. Ja. Also beides. Hast du da konkret auch so eine Erfahrung gemacht? So, oh, ich habe jetzt Kopfweh oder oh, ich habe jetzt dies und das und... Du musst dich jetzt gerade überlegen. Ich war noch nicht so viel krank in meinem Leben, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich da jetzt, was jetzt mich selber angeht, eigentlich relativ wenig Erfahrung, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich würde es... Genau, deswegen sage ich ja, es kann sein, zunächst mal, du kannst es dir selber ziehen. Ja. Gleichzeitig gibt es auch eine besondere Verheißung, Jakobus 5, betet füreinander und ihr werdet geheilt werden. Das heißt, es eine Offenbarung ist eben auch die, dass Gott durcheinander, also nicht durcheinander, sondern durcheinander heilt, weil er eben manchmal andere gebrauchen möchte. Das heißt, natürlich würde ich mir auch die Hände auflegen lassen von jemand anders, wenn ich den Eindruck habe. Doch stimmt, da habe ich ein Beispiel für Handauflegung. Genau, ich hatte jahrelang, das ist schon über 20 Jahre, hatte ich jahrelang ein Reizdarmsyndrom zum Beispiel gehabt. Ja. Das war sehr unangenehm und es wurde nicht besser. Und dann in einem Heilungsgottesdienst, wo ein Heilungsdiener war. Und da dachte ich, okay, von dem lasse ich mir die Hände auflegen, dann werde ich gesund. Der Heilungsdiener, aber gleich war der Gottesdienst zu Ende, ist der abgelöst und hat gesagt, jetzt dient das Heilungsteam. Da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Habe ich Gott gefragt. Gott hat zu mir gesagt, such dir einfach jemand aus dem Heilungsteam und erwarte, dass du durch diese Person geheilt wirst. Und ich habe mir die Leute angeschaut, ich kannte keinen von denen. Und da war eine ältere Frau und irgendwas in mir sagte, wenn die dir die Hand auflegt, dann wirst du geheilt. Bin da hingegangen, die hat mir die Hand aufgelegt und von dem Tag an hatte ich nie wieder ein Problem mit Reizdarmsyndrom. Also man muss sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Damals muss ich natürlich sagen, hatte ich selber noch nicht die Offenbarung über die Räume, also dass ich mir selber ziehe, das hatte ich damals noch gar nicht. Ja, okay. Noch eine Frage? Ja. Dass die Räume eine Offenbarung und eine Wirksamkeit haben. Wirksamkeit ist ganz einfach. Wirksamkeit ist einfach so, alles, was in Gott ist, immer eine Wirksamkeit. Ja? Das heißt, gemäß der Wirksamkeit seiner Kraft in uns, den Glaubenden. Ja? Also Epheser 1, Vers 18. Das heißt, alles, was Gott tut, ist immer mit einer Wirksamkeit verbunden. Wenn jemand prophezeit, wenn es wirklich prophetisch ist und nicht nur zu viel Pizza gegessen, ja, wenn es wirklich prophetisch ist, dann kommt es durch eine Wirksamkeit, nämlich des prophetischen Geistes. Und wenn jemand heilt, dann kommt es durch eine Wirksamkeit, nämlich der Heilung. Alles, was Gott tut, kommt immer durch eine Wirksamkeit. Und deswegen sind die Räume immer verbunden mit einer Wirksamkeit. Du kannst es auch sehen in der Offenbarung, zum Beispiel der Thronsaal. Der ist ja, wenn du das liest, der ist ja voller Kraft, voller Energie, Blitze, Donner und so weiter. Ja. Das heißt, da ist enorm Wirksamkeit. Ja. Genau. Und Offenbarung im Hintergrund, Offenbarung von den Räumen, ganz einfach. Alles, was Gott hat und was in Gott ist, können wir immer auch in seinem Wort irgendwo sehen. Sein Wort widerspiegelt Gott. Ja. Das heißt, deswegen habe ich gesagt, es gibt immer eine Offenbarung auch dazu. Das heißt, du kannst etwas dazu im Wort sehen. Du findest zwar nicht unbedingt jedes Wunder im Wort, das musst du auch nicht. Also zum Beispiel übernatürlicher Fettverlust findest du jetzt nicht im Wort Gottes als Wunder. Haben die Menschen zur Zeit von Jesus wahrscheinlich auch relativ wenig gebraucht. Ja. Die haben eher das Gegenteil gebraucht. Ja. Das heißt, du musst nicht jedes Wunder in der Bibel finden, weil Johannes hat ja auch gesagt, wenn aufgeschrieben werden in der Bibel, dann würden die Bücher gar nicht ausreichen. Oder Jesus selber, eben, wir hatten gerade die Bibelstelle hier mit Johannes 14, 12, diejenigen, die an mich glauben, werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Das heißt, nicht alle Wunder, die passieren, müssen in der Bibel geschrieben sein, aber auf die Wirksamkeit Gottes finden wir immer Hinweise in der Bibel. Zum Beispiel auf die Wirksamkeit der Zeitwunder gibt es viele Hinweise in der Bibel. Eins habe ich zum Beispiel nicht erwähnt mit Hiskia und Jesaja, ja, wo der Schatten der Sonnenuhr zurückgeht. Das ist die Rücknahme in der Zeit, das hast du da. Das heißt, du hast, oder der andere Stelle, Josua lässt die Sonne stillstehen im Tal Ayalon. Das ist auch ein Zeitwunder. Also da ging es darum, mehr Zeit zu bekommen. Im anderen Fall ging es darum, den Körper von Hiskia in der Zeit um 15 Jahre zurückzunehmen, sodass er 15 Jahre länger lebt. Ja, also du hast diese Hinweise in der Bibel und deswegen Offenbarung. Ja. Du hast noch eine Frage? Ja. Dann habe ich mich gefragt, die Seele wurde ja auch schon erneuert, ob man damit sich, also ob das wirklich dann gut ist in der Gesamtheit, weil all das Gute wäre. Nein, es geht ja nicht darum, deine ganze Seele in der Zeit zurückzunehmen, sondern deine Seele in der Zeit zurückzunehmen in den Punkt, bevor dieses Trauma war, so dass es so ist, wie wenn dieses Trauma nie gewesen wäre. Das heißt nicht, dass jede Entwicklung der Seele dann zurückgenommen ist und dass du nachher wieder die Seele einer Fünfjährigen hast, weil du in der Zeit zurück... Weil es wäre auch lustig, aber nee, darum geht's nicht. Nee, ja, verstehst? Ja. Nee, es geht schon darum, gezielgerichtet natürlich an diesem Punkt, wo das Trauma gekommen ist, dass es so ist, wie wenn dieses Trauma nie reingekommen wäre. Ja? Noch eine Frage? Wenn wir jetzt was im Geist empfangen haben, also ich habe zum Beispiel etwas empfangen, wo Gott mir sozusagen eine Anwendung gezeigt hat. Und heißt das dann, dass ich das im Geist anwende, wenn ich jetzt für jemanden bete, ja, dass ich dann mir vorstelle und ihm sage, so jetzt machen wir das und das? Zum Beispiel, also ja. Also praktisch, meine ich jetzt. Ja, im Geist, ne? Also, naja, auch praktisch, also du betest es ja dann konkret für die Person. Nein. Ja. Und dann kam mir sofort der Gedanke, wir sehen den Tester. Ja, Teichbetester. Genau, und dann habe ich auf dem See ein Feuer gesehen. Und dann habe ich mich erinnert, der See wurde ja durch die Engel bewegt. Und ja. Dann sah ich aber überhaupt keine Menschen in diesem See. Und dann hat mir Gott praktisch gezeigt, dass also das Feuer, was in dem See war, das war ich. Und dass Menschen durch das Eintauchen im Wasser geheilt werden. Also durch mich, durch das Feuer, was ich bin. Ist es praktisch, dass ich mit Leuten, wenn ich sie taufe, im See Bethesda, den ich gesehen habe, so, dass sie dann geheilt werden durch das Eintauchen im Wasser? Weißt du, was die Offenbarung dahinter ist eigentlich? Die, dass du als eine Tochter des neuen Bundes, du bist das Feuer Gottes sozusagen. Und durch dich als Tochter der Herrlichkeit werden Menschen geheilt. Der See Bethesda war noch im alten Bund, als es einen speziellen Engel brauchte, um das Wasser zu bewegen. Du als eine Tochter Gottes hast letztendlich die Heilungsmethode vom See Bethesda ersetzt. Das heißt, das, was am See Bethesda passiert ist, damals noch unter dem alten Bund mit den Engeln, ist überholt im neuen Bund. Es wäre ja schlimm, wenn immer nur der geheilt werden würde, der zufällig ins Wasser kommt. Ja. Das ist nicht mehr der neue Bund, das war noch im alten Bund. Ja. Sondern es ist ersetzt durch die Söhne der Herrlichkeit, also durch dich. Das heißt, letztendlich ist dieser Eindruck für dich einfach die Ermutigung, dass Gott durch dich Menschen heilen will. Das heißt, ich würde daraus einfach die Kühnheit ziehen und die Ermutigung und auch die Erwartung, dass Gott durch dich Leute heilt und dass du die nächsten Gelegenheiten ergreifst. Okay. Jetzt kommen wir fast schon in was rein, so Rauminterpretation. Das wäre was Neues. Freund von mir, der Adam, der macht Trauminterpretation. Ich mache jetzt Rauminterpretation. Ja, aber es hat auch was mit prophetischer Salbung zu tun, spüre ich gerade. Ja? Halleluja, preist den Herrn. Das ist interessant. Ja. Okay, noch eine Frage. Ja. Das hattest du auch mit Anästhesie? Okay. Okay. Ja. Ja. Ja, okay. Okay, okay. Okay, du wolltest jetzt nicht alles sagen, aber was ist die Frage? Das heißt auf jeden Fall, wenn er dir die Sachen gezeigt hat, dass das Dinge sind, die du in Zukunft praktizieren sollst. Ne? Wenn du es durch Handauflegung gesehen hast, dann durch Handauflegung. Ja. Genau, würde ich einfach machen. Okay? Gut, da habe ich noch eine Hand gesehen. Genau, was war die Frage? Also ich war in einem Raum, wo ein helles Licht... Nur eine Frage, jetzt nicht den Raum erzählen, sondern nur was ist deine Frage? Nee. Wir machen jetzt keine Raumdeutung jetzt für jeden, weil sonst wird es zu viel. Wenn ich jetzt für jeden einen Raum deute, dann kriegen wir keine Pause mehr. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir jetzt Pause und machen um Viertel nach weiter zur letzten Runde, okay? Und da werden wir ein bisschen über Engel sprechen und dann werden wir einfach nochmal für jeden einfach auch eine Aktivierung freisetzen. Okay.